mit deinem Herzen. Öffne dein Herz. Mach dein Herz ganz weit auf. Ganz weit auf dein Herz. Bete ihn an mit deinem ganzen Herzen. Ha, mit all deiner Kraft. Bete ihn an. Offen. Der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen. Ich habe den Himmel offen gesehen. Der Himmel ist offen. Weißt du, und die Engel, die fliegen. Die Engel füllen den Raum. Die Engel füllen den Raum. Und ich habe gesehen, wie Sorgen und Lasten aufsteigen in den Himmel. Einfach aufsteigen. Sie steigen einfach auf. Sie steigen auf, weißt du, und sie werden immer leichter, die Lasten und Sorgen. Sie werden leichter und lösen sich völlig auf im Himmel. Sie lösen sich völlig auf im Himmel. Die Sorgen lösen sich auf. All deine Sorgen. In Hiob 26 steht, der Himmel wird heiter durch den Hauch deines Mundes. Du kannst mal hauchen, weißt du, hauch mal deine Sorgen weg, weißt du, hauch's weg, du darfst einfach hauchen. Jeder komische Gedanke, jedes Gedankengebäude, jede Last, jede Krankheit, du kannst es einfach weghauchen. Merkst du, wie es leichter wird? Es wird leichter, es wird leichter. Halt's nicht fest, weißt du, halt's nicht fest. Das ist Demut. Die Sorgen gehen zu lassen, die Lasten gehen zu lassen. deinen Nachbarn anhauchen, ob er auch alles weggeschoben hat. Weißt du, die Sorgen waren gar niemals für dich bestimmt. Hast du das schon gewusst? Gar niemals für dich. Wir haben einen Vater, weißt du, wenn du einen Vater hast, dann hast du keine Sorgen mehr. Zumal wenn es so ein guter Vater ist. Wir haben einen guten Vater. Sag mal, ich habe einen guten Papa. Ich habe einen guten Papa. Ich habe einen guten Papa. Und ein guter Papa hat nur gute Sachen für dich. Nur Gutes. Gnade und Barmherzigkeit wird dir folgen und mir unser Leben lang. Nur, weißt du, nur, da steht nur Gnade und Barmherzigkeit. Gott ist gut, ja. Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist so gut. Was sagst du mit deinem Nachbarn? Gott ist gut. Jetzt hören wir das gute Wort. Ja! Gott ist gut. Amen. Gott ist gut. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Gott ist gut. Vielen Dank für eure Gebete, auch für unseren Einsatz auf der Esoterikmesse, der an diesem Wochenende voll am Laufen ist. Irina und ich waren gestern dort. Es haben sich gestern im Laufe des Tages allein 13 Menschen zu Jesus bekehrt dort. Halleluja. Preist den Herrn. Wir haben auch ein paar Fotos Mehrere Leute wurden geheilt, wurden berührt, befreit, einfach haben die Herrlichkeit Gottes erlebt. Ja, das war besonders eindrucksvoll. Das war ein Ehepaar, die haben den Nachbarstand gehabt und die haben dort Hypnose angeboten. Und Sabrina ist mit ihnen ins Gespräch gekommen und hat herausgefunden, dass sie beide starke Probleme mit Rücken hatten und unterschiedlich lange Beine. Und dann hat sie mich dazu gerufen und dann habe ich für die Frau gebetet und sofort ist ihr Bein rausgewachsen und sie hat keine Probleme mehr gehabt, keine Schmerzen mehr. Und dann habe ich gesagt, jetzt hast du die heilende Kraft Gottes kennengelernt, die heilende Kraft von Jesus. Noch besser wäre es, wenn du den Heiler kennenlernen würdest, nämlich Jesus persönlich. Und wenn du ihn in deinem Herzen aufnehmen würdest. Und dann fing sie schon an zu weinen und dann sagt ihr Mann, der neben mir stand, sagt, das wünscht sie sich schon die ganze Zeit. Ja, sie hat sich gewünscht, dass sie selber in der Lage ist, Menschen zu heilen. Das war ihr Wunsch und deswegen hat sie das angesprochen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kannst du jetzt Jesus in deinem Herzen aufnehmen. Du kannst ihn um Vergebung bitten, wo du ohne ihn gelebt hast. Du kannst ihm deine Sünden bekennen und er kann in dein Leben kommen und du kannst ihn aufnehmen. Und dann hat sie gesagt, bete erst noch für meinen Mann. Und dann habe ich ihrem Mann gedient, der hatte noch stärkere Probleme, auch beim Laufen. Und er hat sogar spürbar gespürt, wie das Bein rausgewachsen ist. Er hat es gespürt, wie es passiert ist, wie es sich rausgeschoben hat. Und er hatte danach hat er gesagt, er muss sich jetzt erst wieder neu ans Laufen gewöhnen, weil die Beine waren so stark unterschiedlich, dass er gemerkt hat, jetzt läuft er anders. Ja. Und daraufhin waren sie beide total offen, haben Jesus als ihren Herrn empfangen, haben um Vergebung gebeten, wo sie ohne ihn gelebt haben. Ich habe ihnen die ganzen Infos gegeben, habe ihnen mein Buch geschenkt, habe ihn sie eingeladen zum Gottesdienst und so weiter. Also Gott hat sie echt erwischt. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Wir haben, glaube ich, noch ein paar Bilder haben wir noch, oder? Ja, genau, das war bei uns am Stand, das ist die Astrid. Astrid hat einen Vortrag gehalten über Heilung dort auf der Esoterikmesse und dabei haben sich 4 Leute bekehrt. Halleluja, preist den Herrn. Noch ein Foto? Genau, das ist Irina, das ist unser Stand. In der Liederhalle in Stuttgart ist das, die sind heute noch dort. Astrid ist da heute noch und andere vom Team. Also betet weiter, dass sich auch heute noch viele bekehren. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Halleluja. Hier habe ich einen super Witz eingesandt bekommen. Manchmal senden mir Leute Witze, und um sie vorzulesen oder weiterzugeben, weil sie wissen, dass ich Witze liebe. Ah ja, genau, das waren die beiden, als sie sich bekehrt haben. Genau, da habe ich für sie gebetet. Der Text dahinter, eine Hypnose kann dabei helfen. Ja, genau, nein, nein. Das war halt ihr Stand, ja. Nein, aber da haben sie sich bekehrt. Halleluja. Genau, Preisen haben beide Jesus aufgenommen. Halleluja. Eine Katze wird bei einer Mäusejagd von einem Auto überfahren und sowohl Katze als auch Maus überleben nicht. Im Himmel angekommen haben sie einen Wunsch frei. Die Katze wünscht sich nichts sehnlicher, als auf einer Wolke auszuruhen, weil sie ihr ganzes Leben Mäusen hinterhergejagt ist. Der Wunsch der Maus sind Rollschuhe, weil sie ihr ganzes Leben vor den Katzen davonrennen musste. Einige Zeit später kommt Petrus auf die Katze zu und fragt sie, wie es ihr denn so gehe auf der Wolke, worauf die Katze erwidert, einfach genial und es gibt hier sogar Essen auf Rädern. Halleluja. Preist den Herrn. Ja, Gott ist gut. Amen. Im Himmel gibt's alles. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Ihr Lieben, bevor diese Ausgießung, die wir jetzt ja schon seit einigen Wochen erleben, wo Gott uns wirklich tiefer nimmt in der Liebe des Vaters, in der Beziehung zu ihm, wo er seinen Geist ausgießt und uns wirklich hineinnimmt, einfach in Veränderung und Verwandlung, einfach durch das Bild der Liebe des Vaters. Bevor das begonnen hat, hatte ich auf dem Herzen gehabt und habe auch schon das getan, habe gepredigt über die Seligpreisungen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich habe begonnen, über die Seligpreisungen zu predigen, aber dann hatte ich den Eindruck, das zurückzustellen, erstmal, weil einfach andere Sachen wichtig waren. Aber jetzt, die letzten Tage, hatte ich ganz stark den Eindruck, dass ich wieder zu den zu einer jedenfalls der Seligpreisungen zurückgehen sollte, was ich damals schon vorbereitet hatte, aber was damals einfach nicht dran war. Aber ich glaube, dass es gerade jetzt einfach aus diesem speziellen Fluss, der gerade jetzt passiert, dass es ganz wichtig ist und ein wichtiges Wort ist an uns und dass es uns tiefer nehmen wird. Wie viele von euch wollen tiefer gehen in der Beziehung zu Jesus? Halleluja. Amen. Ja, einige, ich habe ja vorher schon gebetet für einige. Einige haben konkret gebetet, auch vor dem Gottesdienst, dass sie tiefer gehen. Gott wird dein Gebet, Gott hat dein Gebet erhört. Ja, aber insgesamt, Gott will uns tiefer führen. Es ist nicht mehr die Zeit für Oberflächlichkeiten, ihr Lieben. Amen. Die ganze Welt wird erschüttert. Israel ist Gottes Zeiger auf der Weltenuhr. Und wenn wir sehen, wie explosiv einfach dort die Situation ist, dann hast du ungefähr ein Bild dafür, wie explosiv die Lage in der Welt ist. Ja? Also die Zeichen der Zeit zu erkennen momentan ist nicht schwer. Ich habe mal wieder Matthäus 24, Vers 10 bis 14 studiert, wo Jesus über die Endzeit spricht und über die Zeichen der Endzeit. Ich lese es euch mal vor und da musst du wirklich sagen, bei jedem einzelnen Zeichen kannst du sagen, wir leben da drin. Ja, Jesus sagt hier, seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Mit anderen Worten, es wird viele Messias geben, Leute, die sagen, folgt mir nach, und die gibt's überall auf der Welt. Jetzt zum Beispiel ist einer dieser Messias beim Bombenangriff in Beirut ums Leben gekommen und wahrscheinlich ein großer Segen für die Welt. Aber das sind solche Messias, denen Leute nachfolgen, die Leute vergöttern, die Leute glauben, dass sie erlösen können. Ja, sie werden viele verführen, heißt es hier. Dann heißt es weiter, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Das hören wir auch. Kriege, Kriegsgerüchte. Also Kriege, die schon passieren und Gefahr von Kriegen. Ja, wir hören ja zum Beispiel im Nahen Osten von dieser explosiven Lage, also Kriegsgerüchte. Seht zu, sagt er, erschreckt nicht. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben, Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte sein, das sehen wir auch auf der Welt, irgendwo auf der Welt ist definitiv momentan Hungersnot an verschiedenen Orten, ja, ständig. Und Erdbeben, auch das sehen wir, da und dort, Hurricanes kannst du noch dazu nehmen, was auch immer, Pandemien und so weiter. All diese Dinge in einer anderen Rede erwähnt Jesus auch ausdrücklich Seuchen. Und dann sagt er, alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch, also die Jünger Jesu, in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Ist dir bewusst, dass im letzten Jahr weltweit so viel Christen um ihres Glaubens willen getötet wurden, wie noch nie zuvor in der Geschichte? Selbst die säkularen Medien sind sich einig, dass die Christen die meistverfolgteste Bevölkerungsgruppe weltweit ist. Und überall auf der Welt hat es zugenommen. Allein in dem Milliardenvolk Indien hat die Verfolgung extrem zugenommen. Ja? In China sowieso haben wir sowieso extreme Verfolgung, die ganzen muslimischen Länder und so weiter, verschiedene Nationen noch, kannst du noch weiter aufführen, Nordkorea und so weiter und so fort. Ganz, ganz viel, es passiert. Ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und auch das sehen wir, Spaltung, ja, überall auf verschiedenen Ebenen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Auch das sehen wir in der Welt. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium, und das sehen wir auch mehr und mehr, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Auch mitten unter Verfolgungen, wie nie zuvor. Es wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Amen. Ihr Lieben, wie von euch glauben, dass wir in dieser Zeit leben? Es sind Zeiten der Erschütterung, es sind Zeiten der Verwirrung, es sind Zeiten, der Spaltung auf verschiedenen Ebenen, gesellschaftliche Spaltungen, aber auch in den Kirchen Spaltungen. Es sind Zeiten der Verführung, es sind Zeiten, in denen es ist heutzutage so leicht, eine Verführung zu verbreiten wie nie zuvor. Du musst nur einen YouTube-Kanal aufmachen und sagen, hallo, ich weiß was. Und wenn du es dann noch ein bisschen gut aufmachst, ein bisschen gut aufpeppst und dann noch ein paar sensationelle Titel drunter machst, dann kannst du sicher sein, dass du wenigstens ein paar tausend Zuschauer hast, ja, mit ein bisschen Sensationsding und bum bam und bim und was weiß ich was. Und du kannst viele verführen. Es ist so leicht wie nie zuvor, Menschen zu verführen in dieser Zeit. Und ihr Lieben, deswegen ist in dieser Zeit so wichtig, dass wir wissen, wo wir zu Hause sind. Es ist so wichtig, dass wir wissen, wo unser Fundament ist. Es ist so wichtig, dass wir wissen, hey, das Wichtigste überhaupt, das wichtigste Fundament ist nicht irgendein Wissen, ist nicht irgendeine Ideologie, ist nicht irgendeine Weisheit menschlicher Natur, sondern das wichtigste Fundament ist eine Person. Und diese Person heißt Jesus Christus. Amen. Wer auf diesem Fundament steht, Jesus hat gesagt, der hat sein Haus auf Fels gebaut. Und wer sein Fundament auf andere Dinge baut, auf anderes Wissen, Erkenntnisse, was auch immer, der hat sein Haus auf Sand gebaut. Amen. Es ist so wichtig in dieser Zeit, dass wir wissen, wo wir zu Hause sind. Es ist so wichtig, deswegen glaube ich, auch gießt Gott seinen Geist der Vaterliebe aus, um uns tiefer in die Beziehung zu sich selber hineinzuziehen. Amen. Und wir werden nächstes Wochenende, da freue ich mich schon total drauf, wir werden ein gewaltiges Wochenende haben. Ich glaube, das kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, Söhne der Herrlichkeit, Lieblinge des Vaters, Samstag den kompletten Tag wird er uns tiefer ziehen in der Beziehung zum Vater, tiefer ziehen in der Beziehung zu Jesus, tiefer gründen in diesem Fundament. Weißt du, die Substanz der Beziehung ist in dieser Zeit entscheidender als alles andere. Welche Substanz ist da in deiner Beziehung zu Jesus? Wie tief geht es? Wie tief geht deine Liebe zu ihm? Wie tief geht die Offenbarung, die Erkenntnis der Liebe des Vaters in dir? Wie viel Raum hat diese Liebe des Vaters in dir? Das ist so entscheidend wie nichts anderes in dieser Zeit, ihr Lieben. Amen. Wer darin gegründet ist, wer darin gebaut ist, ich sage dir, der muss sich nicht fürchten vor dem, was kommt. Amen. Im Gegenteil, ich sage dir, seine Zeit kommt, deine Zeit kommt. Als Jünger Jesu Christi, du bist auf dem aufsteigenden Ast. Amen. Und mehr wird die Welt genau das brauchen, was du hast. Mehr und mehr wird die Welt die Weisheit haben, die aus den Söhnen und Töchtern hervorkommt. Mehr und mehr, und das ist nicht, und ich spreche davon nicht von menschlicher Weisheit und hier was wissen und da was wissen, sondern ich meine wirklich aus der Tiefe, weißt du, wo Menschen hingezogen werden und plötzlich, weißt du, im Bild der Liebe und im Licht der Liebe sehen so viele Dinge nochmal so anders aus. Amen. Gesellschaftliche Dinge, politische Dinge, sie sehen nochmal so anders aus dem Blick der Liebe. Und weißt du, deswegen ist so wichtig, Jesus hat gesagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Amen. Nicht am Wissen werdet ihr sie erkennen, sondern an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und was ist die erste Frucht, die Paulus aufführt im Galater 5, Vers 22? Das ist die erste, wichtigste Frucht, die Liebe. Also, sag's nochmal ein bisschen lauter. Liebe. Das ist die erste Frucht. Weißt du, wenn irgendeiner kommt und sagt, ich komme im Namen des Herrn und ich habe dir eine Prophetie über das Weltgeschehen und du spürst in dieser Prophetie und in dem, was er sagt, nicht die Liebe, sondern nur einen politischen Geist, dann vergiss es, dann erkennt er noch nicht so, wie er erkennen soll. Amen. Weil die tiefste Weisheit, die wichtigste Frucht ist die Liebe und sie muss alles durchdringen. Amen. Und ich möchte heute über eine Seligpreisung sprechen von Jesus. Es ist die zweite Seligpreisung. Ich habe über die erste gesprochen vor einigen Wochen, ja, es sind wahrscheinlich 10 Wochen her oder so, habe ich gesprochen über die erste Seligpreisung. Ich möchte heute über die zweite Seligpreisung sprechen und ich glaube, dass da ein Schlüssel drin liegt, wirklich auch für unseren Stand in Bezug auf diese Welt, unseren Stand, den wir jetzt in dieser Zeit einnehmen sollten, müssen als Christen, mehr als je zuvor. Und ich lese einfach nochmal vor den Anfang der Bergpredigt. Ich fange einfach an, Matthäus 5, Vers 1, wo es heißt, dass du einfach den Zusammenhang hast. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Deswegen heißt es Bergpredigt. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Das ist die erste Seligpreisung, darüber habe ich schon gesprochen. Man kann auch übersetzen: Glückselig sind die, die arm sind im Geist und es wissen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und jetzt kommt die zweite Verheißung. Und jetzt wirst du dich wundern. Und darüber werde ich heute predigen. Und vielleicht habe ich deswegen am Anfang einen Witz erzählt noch. Hatte ich gerade noch auf dem Herzen, einen Witz zu erzählen, damit du das umso besser verkraften kannst. Weil die zweite Seligpreisung heißt nämlich: Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Amen. Glückselig. Jesus preist die Trauernden glückselig. Jetzt ist wichtig zu verstehen, von welcher Art von Trauer spricht Jesus hier. Welche Art von Trauer preist Jesus glückselig? Ich glaube nicht, und es zeigt auch der Zusammenhang und auch andere Übersetzungen, wenn du die dazu nimmst, zeigen das. Ich glaube nicht, dass es hier darum geht, einfach um die menschliche Trauer im Fall eines Todes. Jesus und der Vater will Menschen, die trauern, aufgrund eines Todesfalles definitiv trösten. Dafür gibt es auch Verheißungen in der Bibel. Er will uns trösten, wie uns eine Mutter tröstet und so weiter. Er will die um einen Verlust, egal jetzt welche Art, trauern, trösten. Aber er preist sie nicht in dieser Trauer glückselig. Diese Trauer in sich selber ist keine Glückseligkeit, sondern diese Trauer ist ein Zustand, der mit dem Trost von Jesus überwunden werden soll. Amen. Aber es gibt eine Art der Trauer, die Jesus offensichtlich glückselig preist. Das heißt, er sagt dir: Hey, wenn du diese Art von Trauer kennst, dann bist du glückselig zugleich. Das ist ein Widerspruch, ist paradox. Ich meine, keine der Seligpreisungen ist so paradox wie die. Also er sagt: Glückselig, also glücklich sind die, die trauern. Ich meine, einen größeren Widerspruch gibt es nicht. Du sagst ja: Was soll ich jetzt? Soll ich trauern oder soll ich glücklich sein? Nein, er sagt: Es gibt eine Art der geistlichen Trauer, die in sich selbst schon wieder Glückseligkeit trägt. Ich habe gesagt, wir wollen heute ein bisschen tiefer gehen. Amen. Welche Art von Trauer ist es? Ich lese einfach erst noch mal ein paar andere Übersetzungen vor von Matthäus 5, Vers 4, weil das wird uns helfen, das zu verstehen. Hoffnung für alle zum Beispiel übersetzt so: Glücklich sind die, über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Oder Gute Nachricht sagt: Freuen dürfen sich alle, die unter dieser heillosen Welt leiden. Gott wird ihrem Leid ein Ende machen. Oder Luther sagt: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Das heißt, um welche Art der Trauer geht es? Es geht um eine geistliche Trauer. Es geht letztendlich um die Trauer über die Not, über die Heillosigkeit, über das, was wir in der Welt sehen, was ich gerade vorgelesen habe, Matthäus 24, die Liebe der vielen erkaltet. Es geht um eine geistliche Trauer, um ein geistliches Auf-sich-Nehmen sozusagen der Last der Welt, der Not der Welt, der Sünde der Welt, weil die Wurzel für all das Böse in der Welt, für all die Kriege, Kriegsgerüchte und all das, Krankheit und so weiter, die Wurzel ist ja die Sünde. Amen. Die Welt ist in der Sünde. Die ganze Welt, sagt Paulus, ist unter dem Bösen. Die entscheidende Frage ist nicht: Sehen wir das? Weil das ist keine Kunst, das zu sehen. Die entscheidende Frage ist nicht: Erkennen wir die Zeichen der Zeit? Okay, ja, Matthäus 24, ja, wir sehen das, Lieblosigkeit, Kriege, Verleumdung, Verführung, was auch immer, all diese Dinge sind in der Welt. Die entscheidende Frage ist nicht: Sehen wir das, erkennen wir das, sondern die entscheidende Frage ist: Was machen wir damit als Christen? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit der Not der Welt? Wie gehen wir mit der Sünde der Welt? Wie gehen wir mit der Gefallenheit der Welt um? Und Jesus sagt: Hey, die richtige Art des Umgangs ist eben nicht verurteilen, ist eben nicht mit dem Finger zeigen, ist eben nicht Besserwisserei, ist eben nicht Härte und Lieblosigkeit und Parteiung und was auch immer und menschlicher Kampf, sondern die richtige Reaktion ist dieses, und damit möchte ich heute ein bisschen drüber sprechen, ist dieses Trauern im Geist. Amen. Mit anderen Worten, ist dieses Auf uns nehmen dessen, was Sünde anrichtet, sozusagen dieses ja, Tiefe auf uns nehmen, der damit verbundenen Last, ja, das ist Trauern im Geist. Und es führt uns in Fürbitte und es führt uns, es beginnt, letztendlich, es beginnt übrigens, genau, das ist ganz wichtig, es beginnt bei dir selber. Amen. Es beginnt bei dir selber. Wie viele von euch haben in den letzten Wochen, auch gerade in dieser Ausgießung der Liebe des Vaters und in der, ich sag mal, Konfrontation mit der Liebe des Vaters, gespürt, dass in ihnen, in ihrer Seele Dinge hochgekommen sind, wo du gesagt hast, oh, ich habe gar nicht gedacht, dass das noch in mir drin ist und das war nicht so schön, was da hochkommt. Wie viel, also ganz ehrlich, wie viele haben es? Ja, sehr viele. Ja, okay, verstehst du? Die Liebe des Vaters überführt uns zuallererst von unserer eigenen Sünde. Amen. Zuallererst von unseren eigenen Unzulänglichkeiten. Da, wo wir noch vor unter dem weißen Geist gelebt haben, ohne dass wir es gemerkt haben zum Beispiel. Da, wo wir Gott nicht vertraut haben. Da, wo wir alles besser gewusst haben. Da, wo wir selbstgefällig waren. Da, wo wir eingefahren waren. Da, wo wir religiös drauf waren und einfach nicht ernst genommen haben, wirklich, was Gott tut, da überführt uns die Liebe des Vaters. Und Jesus sagt, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und ich glaube, der erste Aspekt der geistlichen Trauer ist der Aspekt der geistlichen Trauer über deine eigene Sünde. Und Paulus sagt in einer anderen Stelle, ich lese es gleich, er sagt gleich, diese Art von Trauer ist etwas sehr, sehr Heilsames. Amen. Sie führt nicht in Depressionen, das wäre nicht heilsam, sondern sie führt in genau das, was Jesus sagt, in Trost. Das heißt, sie führt in Freisetzung. Amen. Diese Art von Trauer führt in Freisetzung. Es ist nichts Schlechtes, verstehst du? Wenn du erkennst, oh nein, jetzt sehe ich klar. Meine Güte, das hat mich die ganzen Jahre begleitet. Da war ich die ganzen Jahre lieblos oder da war ich die ganzen Jahre unsensibel. Da war ich die ganzen Jahre verhärtet und jetzt erkenne ich es. Da habe ich die ganzen Jahre Leute gerichtet, negativ geredet. Jetzt erkenne ich es. Das ist ein heilsamer Schock. Amen. Und plötzlich siehst du die ganzen Konsequenzen und siehst du, wow, da warst du eins mit der Finsternis. Und Jesus sagt, glückselig sind, die diesen heilsamen Schock erleben und die trauern, denn sie werden getröstet werden. Wie sieht der Trost aus? Auch ganz wichtig, wie sieht er aus? Indem Gott kommt und sagt, ach, ist doch nicht so schlimm, macht ja nichts draus, ist bei allen so, ist überall, jeder hat irgendein Päckchen, ja, jeder hat irgendein Problem. Ist das der Trost? Nein, das wäre ein billiger Trost, das wäre billige Gnade, das wär billig. Nein, was ist der Trost? 1. Johannes 1, Vers 9 ist der Trost. Wie heißt es da? Wenn wir unsere Sünde was? Bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, das Ergebnis dieser Art von Trauer über unsere Sünde ist immer Befreiung. Ist Reinigung, ist Veränderung, bleibende Veränderung. Wie von euch wollen verändert werden? Also ich sag dir, es gibt nichts, was dich so tief verändert wie Erkenntnis deiner eigenen Sünde. Also die Psychologie kann dies und kann jenes bewirken. Du kannst, weißt, selbst wenn du manchmal auch christlich, wird ja oft auch Psychologie mit dem Wort Gottes auch zusammengenommen. Und ich sage nicht, dass das alles verkehrt ist, aber Der tiefste Punkt der Veränderung findet nicht da statt, wo du psychologisch alles durchschaust und dann irgendwie, oh, okay, jetzt schauen wir mal da und was ist da, dein Trauma und was ist da. Und das ist gut, verstehst du, das ist gut. Aber der tiefste Punkt ist der, wo du erkennst, hey, ich habe falsch reagiert, ich habe gesündigt und ich übernehme Verantwortung dafür und ich bitte um Vergebung dafür. Dann sagt dir das Wort Gottes zu, er vergibt dir nicht nur, sondern er reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, du wirst dauerhaft verändert. Halleluja. Übrigens auch, wenn du über Livestream zuschaust. Amen. Da ist Veränderung. Deswegen ist das eine Trauer, die niemanden reut, so sagt Paulus, ja, 2. Korinther 7, 8 bis 10, ich lese mal in der Hoffnung für alle, da schreibt Paulus an die Korinther und er hatte den Korinthern zuerst, bevor er das schreibt, hat er ihnen einige Monate zuvor schon einen Brief geschrieben und in diesem Brief hat er sie zur Buße aufgerufen und hat ihnen scharf zugeredet, ja, der 1. Korintherbrief ist das, ja, da hat er ihnen einige scharfe Dinge gesagt und dann schreibt er hier in 2. Korinther 7, Vers 8, schreibt er, jetzt bereue ich auch nicht, dass ich euch den Brief geschrieben habe, der euch so erschüttert hat. Das heißt, sie wurden erschüttert durch den Brief. Zwar dachte ich schon, ich hätte ihn gar nicht abschicken sollen, eben weil ihr wegen des Briefes eine Zeit lang traurig gewesen seid. Traurig, ja, gewesen seid. Doch jetzt bin ich froh, dass ich ihn geschrieben habe. Natürlich nicht, weil ihr traurig gewesen seid, sondern weil euch dies zum Nachdenken und zur Umkehr gebracht hat. Genau das war Gottes Absicht und deshalb hat euch unser Brief auch nicht geschadet. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. Und wer sollte das jemals bereuen? Nur die Traurigkeit, die rein menschlicher Art ist, bewirkt den Tod. Amen. Halleluja. Mit anderen Worten, Paulus sagt, es gibt eine Art der Traurigkeit, die zur Rettung dient. Und das ist genau die Trauer, von der Jesus spricht. Glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die, die in ihrem Innersten tiefer gehen und erkennen, hey, da sind Dinge in meiner Seele noch gewesen, die sind nicht gut und die müssen raus. Und ich bekenne sie und ich glaube, 1. Johannes 1, Vers 9, dass, wenn ich meine Sünde bekenne, dass er dann treu und gerecht ist und dass er uns die Sünde, dass er mir die Sünde vergibt. Amen. Das glaube ich und darauf stelle ich mich. Halleluja. Und weißt du, ich glaube, dass er uns in dieser Zeit ganz massiv dazu einlädt, wirklich zu sagen, Herr, verwandle mich. Das ist ganz, ganz, ganz, ganz wichtig jetzt in dieser Zeit. Weißt du, du kannst nicht tiefer gehen, ohne dass du verwandelt wirst. Und wenn du diesen Bedarf noch nicht erkannt hast bei dir und dich noch ein bisschen drüber stellst und noch sagst, naja, schön für die anderen, ja, aber bei mir passt alles und so weiter, dann wäre es vielleicht der Anfang, dass du eine kurze Trauer erlebst über deine selbstgefällige, eingefahrene, bockige Seele. Damit kann es auch beginnen. Deiner besserwisserischen, selbstgefälligen Seele, okay? Die dumpf ist in sich selbst. Ja. Ja, deswegen brauchen wir Erweckung, verstehst du? Erweckung lässt uns aufwachen aus dieser Dumpfheit. Wo wir merken, hey, ich brauche das. Weißt du, es geht bei dir los, nicht bei der Welt. Verstehst du, Erweckung beginnt nicht in der Welt, sondern Erweckung beginnt bei uns. Er macht dich wach. Halleluja, er sagt zu dir, hey, geh tiefer. Hey, werd wach, werd sensibel für das, was ich tun will. Lass dich verändern. Weißt du, er will dich verändern. Und das ist manchmal verbunden eben mit dieser kurzzeitigen Traurigkeit oder Trauer, wenn Gott dich überführt. Aber Gott sagt dir heute, lass es zu. Lass es zu, lass auch die Tränen zu. Wenn du vielleicht über deine Sünde weinst, lass es zu. Nur eins lass nicht zu, rutsch nicht in weltliche Traurigkeit ab, weil das bringt den Tod. Rutsch nicht ab in irgendeine Depression, in ein, oh ja, ich bin so schlecht, in irgendeine Selbstkasteiung, Selbstverdammnis und so weiter. Das bringt den Tod. Aber göttliche Traurigkeit, Überführung, bringt Leben. Halleluja. Preist den Herrn. 2. Korinther 3, 18 heißt es ja, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und wir werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wie viele von euch wollen zur nächsten Ebene der Herrlichkeit? Halleluja. Also lass es zu, dass der Heilige Geist an dir wirkt. Amen. Auch heute Morgen, dass er an dir wirkt, dass er Dinge aufdeckt, dass er Dinge, dass er überführt, dass er dich wach macht, dass du erkennst, wow, ich brauche echt Veränderung. Ich will nicht einfach so weiterleben, ich will nicht einfach nur so netter, braver Christ sein, sondern ich will echt tiefer gehen. Amen. Halleluja. Also man könnte es auch so sagen, Matthäus 5, Vers 4, man könnte es auch so ausdrücken, glückselig, wer Überführung und damit einen heilsamen Schock, heilsame Traurigkeit über seine Sünde empfindet. Amen. Glückselig, weil das Ergebnis ist Veränderung. Amen. Halleluja. Okay, dann kommen wir zur Welt um uns herum. Auch da gilt dieser Satz von Jesus, habe ich schon gesagt, glückselig sind die Trauernden. Amen. Nicht glückselig sind die Richtenden, glückselig sind die Verurteilenden, glückselig sind die, die sagen, ja, habe ich immer schon gewusst, sondern glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Amen. Was heißt das? Das heißt, du kannst auf die Verwirrtheit der Welt unterschiedlich reagieren. Und die Reaktion, die Jesus dir empfiehlt, ist die Reaktion dessen, was die Bibel auch Fürbitte nennt. Oder man kann auch sagen mit Hesekiel 22, Vers 30, man kann auch sagen, in den Riss treten. Ja, so sagt man es auch gerne. In den Riss treten. Was heißt in den Riss treten? Ganz einfach. Zwischen dieser Menschheit und Gott ist ein Riss. Warum? Weil die Menschheit in Sünde lebt, zum großen Teil, in irgendeiner Form der Sünde lebt. Das heißt, in Gottes Ferne. Ja, die Sünde, dass sie mir nicht glauben, hat Jesus gesagt. Die Sünde, dass die Welt Jesus nicht vertraut, ist die Ursünde. Die Welt lebt in dieser Sünde. Und weil sie in dieser Sünde lebt, ist ein Riss entstanden. Seit dem Sündenfall ist ein Riss entstanden zwischen Gott hier und dem Menschen da. Im Paradies waren sie eins. Im Paradies gab es keinen Riss. Im Paradies war einfach Herrlichkeit, war Gemeinschaft mit Gott pur, war Liebe Gottes, war die Liebe des Vaters pur in der Menschheit verankert und sie haben das erlebt jeden Tag. Es war einfach herrlich. Keine Probleme, keine Sorgen, keine Nöte, nichts. Und dann kam der Sündenfall und der Sündenfall hat einen Riss gemacht zwischen Gott und den Menschen. Und dieser Riss muss verschlossen werden. Jesus Christus kam vor 2000 Jahren, um durch sein Erlösungswerk diesen Riss zu verschließen. Amen. Das Kreuz hat diesen Riss verschlossen. Amen. Durch das Kreuz von Jesus, wo er unsere Sünde auf sich genommen hat, wurde der Riss ein für alle Mal verschlossen. Realität ist aber, auch seit dem Kreuz noch, siehst du noch immer die Auswirkungen des Sündenfalls in der Welt. Warum? Weil noch nicht jeder das Erlösungswerk von Jesus Christus angenommen hat. Weil noch nicht jeder darin lebt, weil noch nicht jeder das kennengelernt hat, weil noch nicht jeder verwandelt worden ist durch das Erlösungswerk von Jesus Christus. Deswegen siehst du immer noch diesen Riss in der Welt. Amen. Ja, an manchen Stellen siehst du ihn stärker, an manchen siehst du ihn weniger stark. In manchen Ländern siehst du den Riss stärker, an manchen weniger stark. Ich meine, der größte Riss, den du dir vorstellen kannst, ist, wenn Menschen bewusst und ihr ganzes Leben dafür weihen, um das Volk Gottes zu vernichten. Ja, also zum Beispiel der ganze Antisemitismus, ja, das ist die größte Gottesferne, die du dir vorstellen kannst. Diejenigen, die Gott liebt, zu versuchen, ihr ganzes Leben, dieser Terrorist, dieser Top-Terrorist da im Libanon, sein ganzes Leben hat er dafür hingegeben, das Volk Gottes zu vernichten. Also größer kann der Riss zwischen Gott und jemand nicht sein. Amen. Und die Konsequenzen sind fatal. Definitiv. Das ist der Riss, der ist noch da. Was machen wir mit diesem Riss? Ja, die Bibel sagt in Hesekiel 22, Vers 30, sagt Gott, spricht Gott durch den Propheten Hesekiel, nachdem er im ganzen 22. Kapitel geschrieben hat, wie das Volk Israel von Gott abgefallen ist, sich das Gericht verdient hat und so weiter. Und dann schreibt er darüber, wonach er als Antwort auf diesen Riss sozusagen zwischen dem Volk und ihm sucht. Wonach sucht er? Und er sagt, Vers 30, Hesekiel 22, Vers 30, er sagt, und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und für mich und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste. Damals hat er keinen gefunden. Aber heute, wie sieht es heute aus? Findet er einen? Ja, einer meldet sich schon. Verstehst du? Weißt du, das war der Erste, der wirklich in den Riss getreten ist, war Jesus Christus. Amen. Durch sein Erlösungswerk am Kreuz, da hat er die Sünde auf sich genommen. Aber weißt du, wir sind seine Nachfolger. Bist du sein Nachfolger? Halleluja. Dann sind wir bestimmt, in den Riss zu treten. Dann sind wir bestimmt, zu beten. Dann sind wir bestimmt, die Mauer zuzumauern, uns hineinzuwerfen sozusagen in die Bresche. Und das hat etwas mit der Seligpreisung von Jesus zu tun. Glückselig sind die Trauer, die Leid tragen über diese Welt, so heißt es. Also glückselig sind die, die das auf sich nehmen, die nicht hämisch auf die Welt schauen und sagen, ja, schau mal einfach zu, wie sie den Bach runtergehen. Manche Christen haben diese Haltung, sagen, ja, steht eh in der Bibel, alles geht den Bach runter und wir werden erlöst, Halleluja, okay, böse Welt, geht den Bach runter und wir gucken einfach, dass wir so durchkommen. Nein, das ist nicht der Auftrag von Jesus. Paulus, 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 4, was sagt er da? Er sagt, so ermahne ich euch nun, sagt man zu seinem Nachbarn, ich ermahne dich, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen. Amen, für alle Menschen. Und dann erwähnt er besonders für Könige, also für Bundeskanzler, Präsidenten und so weiter, für alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, nicht der Richter hier, sondern unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Mit anderen Worten, Gott will die Not der Welt wandeln. Gott will durch dich einen Unterschied machen. Gott will durch dich die Verlorenheit in Errettung wandeln. Amen. Gott will durch dich die Verwirrtheit der Welt in Erlösung wandeln. Gott will durch dich dazu beitragen, dass der Auftrag von Jesus, Matthäus 28, erfüllt wird, dass nämlich ganze Nationen zu Jüngern werden. Amen. Das steht da, ganze Nationen. Weißt du, dass Nationen, meine Vision ist nichts weniger, als dass Deutschland als Nation wieder dem Willen Gottes nachfolgt. Verstehst du, dazu müssen nicht alle bekehrt sein, aber dass Deutschland als Nation wieder auf die Spur kommt, 100% auf die Spur kommt, in den Bereichen, wo wir von der Spur abgekommen sind, wieder auf die Spur kommt, dem Willen Gottes zu folgen und seinem Reich Raum zu machen. Amen. Aber ihr Lieben, das passiert nicht dadurch, indem wir als Christen über die Politiker schimpfen. Hallo? Jetzt fängt schon jemand an zu trauern über seine eigene Sünde. Amen. Ja, ist so. Es passiert nicht dadurch, dass wir über die Politiker schimpfen. Es passiert nicht dadurch, dass wir sie verurteilen. Es passiert nicht dadurch, dass wir gegen sie beten oder irgendwas. Sondern es passiert dadurch, dass wir in den Riss treten. Amen. Dass wir zumauern. Ja, als Gott zu Mose sagte, hey, das Volk ist so abgefallen von mir, ist so neben der Spur, ich will sie vernichten, ich werde sie vernichten. Da hat Mose nicht gesagt, super, machen wir so. Weil Gott hat ja gesagt, und dich will ich zu einem neuen Volk machen, dich nehme ich raus, dir passiert nichts. Ja. Und Mose hat nicht gesagt, okay, super, vernichte sie alle, ich habe auch schon total Ärger mit ihnen die ganze Zeit. Und fang wieder neu an mit mir, super, ich bin gerecht, Halleluja. Nein, das hat er nicht gesagt, sondern er ist in den Riss getreten. Er hat Gott gebeten für das Volk, er ist sogar so weit gegangen an einer Stelle, das ist 2. Mose 32, Vers 33, er ist sogar so weit gegangen, dass er zu Gott gesagt hat, Herr, wenn du schon vernichten willst, dann nimm mich an ihrer Stelle. Er rette sie, aber nimm mich an ihrer Stelle. Weißt du, das ist die Haltung der Fürbitte. Das ist die Haltung, Trauer zu tragen, Leid zu tragen für die Welt. Es auf dich zu nehmen. Zu sagen, okay, ich nehme es auf mich. Das ist auch der Schlüssel übrigens für stellvertretende Buße auch. Ja? Für Bitte und für Buße. Ja? Stellvertretende Buße. Herr, vergib uns. Vergib uns zum Beispiel. Vergib uns in Deutschland, wo wir als deutsches Volk in irgendeiner Form gegen dein auserwähltes Volk Israel gegangen sind. Und da müssen wir nicht jetzt zurückgehen bis zum Dritten Reich, weil darüber ist viel Buße getan worden, sondern vergib uns, wo heute noch gegen das Volk Israel in Deutschland gegangen wird und teilweise massiv. Vergib uns. Ja. Nicht, indem wir mit dem Finger zeigen und sagen, die Bösen, die Schlimmen und so weiter und die haben es immer noch nicht verstanden und so weiter. Sondern indem wir in den Riss treten und stellvertretend Gott um Vergebung bitten und sagen, Herr, rechne es unserem Volk nicht zu, sondern schenke umso mehr größere Erweckung, umso mehr Wirken deines Geistes. Zieh sie umso mehr zu dir. Komm umso mehr mit Errettung. Komm umso mehr mit neuem Leben. Komm umso mehr mit deiner Kraft. Umso stärker. Halleluja. Ihr Lieben, ich glaube, dass dann, wenn Dinge an einem tiefsten Punkt angekommen sind, dann gibt's immer zwei Möglichkeiten. Man nennt es, im Griechischen nennt man das Krise, ja, Krisis. Und das Wort Krisis im Griechischen heißt so viel wie an einem Punkt sein, wo es entweder kippt zum Negativen oder wo es kippt nach oben. Amen. Und ihr Lieben, ich glaube für den Kipppunkt nach oben, dafür stehe ich im Riss. Ich stehe nicht daneben und sage, okay, schau zu, wie Deutschland den Bach runtergeht. Okay, schau zu, wie Europa sich immer mehr selber zerlegt. Nein. Amen. Ich gehe in den Riss. Halleluja. Und das ist die Haltung, die Jesus glückselig preist. Er sagt, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die, in den Riss treten. Und übrigens gilt es nicht nur für Deutschland, sondern es gilt auch für die Schweiz, Halleluja, oder für Österreich und für Frankreich und für welche Nation auch immer. Weißt du, Gott ruft dich, in den Riss zu treten für deine Nation. Amen. Das heißt, es auf dich zu nehmen. Ja, es ist nicht verkehrt zu weinen über die Sünde, die wir sehen, weil es ist zum Weinen. Weißt du, wenn wir es wirklich realistisch sehen, es ist zum Weinen. Ja? Es ist zum Weinen, wenn du siehst, wie Leute einfach galoppieren in entgegengesetzter Richtung von Gott. Du musst auch nicht nur auf die Politik schauen, sondern schau in deinem Bekanntenkreis, in deinem Umfeld, wo Menschen vielleicht noch ohne Gott unterwegs sind und galoppieren völlig in die falsche Richtung und du siehst es. Das wird so nichts. Das wird in Ewigkeit so nichts. Du siehst es, aber du kannst nichts tun, scheinbar im Sichtbaren, ja, weil du kannst sie nicht schütteln und kannst nicht sagen, jetzt aber, bumm, bam, jetzt sag ich es dir mal so richtig, jetzt stelle ich dich mal so richtig zurecht. Nein. Was du tun kannst, ist, du kannst eintreten für sie, für alle Menschen. Tut Fürbitte für alle Menschen. Du kannst in den Riss treten für sie. Amen. Und das preist Jesus glückselig. Das hat Auswirkungen. Gott hat mir mal vor Jahren diesen Satz gesagt, das ist schon viele Jahre her, da hat er mir diesen Satz gesagt, und er hat gesagt, Georg, du musst dir merken, es ist immer der Geist des Antichristen, der zwingt, der Geist Christi ringt. Der Antichrist zwingt, der Geist Christi ringt. Also deswegen kannst du von vornherein jedes Vertrauen auf irgendwelche politischen Messiasse vergessen. Sie wollen mit menschlicher Kraft etwas zum Besseren wenden. Es wird nicht funktionieren. Es ist letztendlich immer der antichristliche Geist. Immer wenn du in der Menschheitsgeschichte gesehen hast, dass irgendwelche starken Führer aufgetreten sind und gesagt haben, wenn ich komme, dann wird alles besser, dann wurde es immer alles schlechter. Immer, egal wer das war, ob das von links, von rechts, von oben, von unten, was weiß ich, von woher kam. Es war immer so. Warum? Weil es der antichristliche Geist ist, der versucht, mit menschlichen Methoden etwas zu verbessern. Du kannst nichts mit menschlichen Methoden verbessern. Und damit sage ich jetzt nicht generell, dass sich Leute nicht politisch engagieren sollen oder sowas oder Dinge tun sollen in bestimmten Bereichen, einfach damit Dinge besser werden, Dinge ergreifen. Aber du solltest dir dabei bewusst sein, dass du völlig davon abhängig bist, von dem, was Gott tut, ja, von dem, was sein Geist tut in der Nation. Den entscheidenden Unterschied wird es machen, ob du irgendetwas bewirken kannst im Sichtbaren, wird es machen, was sich im Geist dreht. Amen. Ich sagte, wir müssen die Situation in Deutschland, in Europa, in der Welt, wir müssen sie im Geist drehen. Verstehst du? Und da gibt es nur eine Methode. Und das ist Ringen. Ja? Das heißt, glückselig sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die, die in den Riss treten. Glückselig sind die, die stellvertretend beten, die stellvertretend Buße tun. Glückselig sind die bereit sind zu weinen für die Sünde der Menschen, anstatt sie zu verurteilen. Die sind glückselig, weil durch den Geist, den sie freisetzen, das ist derselbe Geist, der am Kreuz freigesetzt wurde. Das ist derselbe Geist. Was hat das Kreuz bewirkt? Hallo? Was kam nach dem Kreuz? Auferstehung. Also was hat das Kreuz bewirkt? Die Freisetzung der mächtigsten Kraft, die es im ganzen Universum überhaupt gibt. Die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, wurde freigesetzt durch die Hingabe von Jesus am Kreuz. Durch sein im Riss stehen am Kreuz wurde diese stärkste Kraft freigesetzt. Wie setzt sich die stärkste Kraft der Erweckung, die stärkste Kraft der Veränderung für Deutschland, für Europa, für dein persönliches Umfeld, für die Menschen, die du auf dem Herzen hast in deinem persönlichen Umfeld? Wie setzt sich diese stärkste Kraft frei durch genau denselben Geist. Amen. Durch deine Hingabe, durch dein Hineingehen, durch dein in den Riss treten. Verstehst du? Nicht durch dein Depressivwerden, durch dein Hoffnungsloswerden, auch nicht indem du auswanderst. Manche sagen, ja, es wird immer schlimmer in Deutschland, jetzt wandere ich aus. Ja, damit löst du auch nichts. Wenn du in dem Land, wo du dann hin auswanderst, auch wieder nicht im Riss stehst, dann darfst du dich nicht wundern, dass es irgendwann mal auch wieder schlechter wird. Schau, vor 150 Jahren oder 200 Jahren, teilweise zu unterschiedlichen Zeiten, sind Deutsche ausgewandert nach Russland, weil die Zarin Katharina gesagt hat, hier gibt's Land für euch, hier wird alles gut und so weiter. Dann sind sie ausgewandert aus Deutschland, weil sie gesagt haben, hier ist nicht so gut, jetzt gehen wir nach Russland. Ja, dann waren sie in Russland und was kam dann? Immer mehr Unterdrückung. Und am Ende waren sie in größerer Unterdrückung als je zuvor. Verstehst du, das funktioniert nicht. Du kannst dem nicht davonlaufen. Es gibt nur das eine. Herr, wo ist mein Platz? Da bin ich und da trete ich in den Riss, damit sich die Situation ändert. Amen. Halleluja. Und ich sag dir, sie wird sich ändern. Amen. Weil Gott jetzt, und das sage ich dir heute Morgen, und das glaube ich, dass er auch heute Morgen hier tut, weil Gott jetzt seine Gemeinde, seine Braut erweckt, weil Gott jetzt seine Gemeinde aus dem Schlaf rausholt und sie aufstehen lässt, wirklich in diesem Geist der Entschiedenheit, Fürbitte zu tun, in den Riss zu treten, zu sagen, okay, ich nehme es auf mich. Glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Jawohl, ich sehe die Not der Welt, ich sehe das, wo das hinführt, weißt du, ich sehe das, wo das hinführt, wenn es einfach nur immer so weitergeht, wie es die letzten Jahre gegangen ist. Ich sehe das, wo das hinführt. Aber ich weiß, wir haben einen Gott, der ist größer. Herr, ich bitte dich um Vergebung. Herr, ich bitte dich für dieses Land. Ich bitte dich, Herr, dass du kommst mit umso stärkerer Macht, umso stärkerer Kraft, umso stärkerer Erweckung, mit Errettung, mit Heilung, mit Befreiung, mit Zeichen und Wundern wie nie zuvor. Eieieiei. Amen. Weißt du, ihr Lieben, ich glaube, das kommt. Das kommt. Halleluja. Also in diesen 3 Tagen Gebet und Fasten, die ich hatte, wo dann diese Liebesausgießung begonnen hat, hat Gott mir noch etwas Zweites Wichtiges gesagt. Es war noch bevor ich diese Ausgießung erlebt habe, aber in diesen Tagen hat er zu mir gesagt, Georg, verbinde dich ganz neu mit dem Geist der Erweckung. Mit dem Geist der Erweckung. Er hat mir gesagt, schau dir Sachen an, wieder ganz neu, ja, von vergangenen Erweckungen, liest es in Büchern, schau das im Internet, wo es gibt ja auch Erweckungsbewegungen der letzten Jahrzehnte, schau dir das an, verbinde dich mit diesem Geist der Erweckung, weil ich will noch einmal diesen Geist der Erweckung freisetzen. Amen. Und ich sagte, das letzte Mal, wo er mir was Vergleichbares gesagt hat, nicht das Gleiche, aber was Vergleichbares, es war Anfang 2010, als er mir gesagt hat, ich soll mich mit bestimmten Salbungen und Diensten verbinden für einen geistlichen Durchbruch. Und es hat nur wenige Monate gedauert. Und dann hatten wir im Juli 2010 diesen Durchbruch in die Dimension der Herrlichkeit, wo dann die ganzen Zeichen und Wunder einfach auf ein ganz neues Niveau gegangen sind. Dann kam dieser Durchbruch. Amen. Und ich weiß nicht, was jetzt genau passiert. Aber ich weiß, Gott hat mir aufs Herz gelegt. Ich bin da konsequent. Wenn Gott mir sowas sagt, dann bleibe ich da drauf. Weil ich glaube, Gott will diesen Geist der Erweckung freisetzen für Deutschland. Also in Macht und in Kraft. Erweckung, ich weiß, wie von euch jetzt den Hurricane in Florida verfolgt haben. Ja? Erweckung ist wie ein Hurricane. Amen. Erweckung ist nochmal was anderes. Weißt du, wenn Gott wirkt und uns verändert und uns seinen Geist ausgießt und uns verwandelt, dann geht er tiefer mit uns. Und das ist wunderbar. Und ich glaube, wir brauchen das, um vorbereitet zu sein auf das, was kommt. Weil ich glaube, es kommen 2 Dinge auf uns zu. Das eine ist größere äußere Erschütterungen. Aber das andere ist Hurricane God. Amen. Halleluja. Hurricane God. Amen. Hurricane God, wo Gott so kraftvoll kommt, dass Menschen einfach, wir erleben jetzt schon jeden Sonntag ein halbes Dutzend, manchmal ein Dutzend Menschen, die sich zu Jesus bekehren, und das ist wunderbar, und jetzt bei der Esoterikmesse wieder viele Bekehrungen und überall, die Zahl der Bekehrungen nimmt eigentlich zu, insgesamt, aber ich glaube, ihr Lieben, da gibt es nochmal etwas, wo plötzlich Hunderte, wo Tausende, wo einfach in der ganzen Nation ein Erwachen geschieht hin zu Gott, wo in einer ganzen Nation und Nationen Menschen erkennen, hey, wir brauchen Gott. Und das ist der Geist der Erweckung. Amen. Und das ist Hurricane God. Halleluja. Und der nimmt alles andere weg, was Gott widersteht. Der nimmt alles weg, was Gott hindert. Der reißt alles nieder, jedes Hindernis nieder, was Gott hindert am Landen. Amen. Aber ich sag dir was, im Auge des Hurricane God, im Auge der Erweckung ist der Ort der Fürbitte. Amen. Das hält den Hurrikan am Leben. Amen. Fürbitte im Riss stehen. Glückselig sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Die Leid tragen für die Welt, ja, und die es auf sich nehmen im Gebet und die glauben. Weißt du, diese Trauer, die verwandelt Gott in die Energie des Hurrikans. Ich kenne mich jetzt mit natürlichen Hurricanes nicht so genau aus. Ich weiß nicht, wie es da funktioniert. Ich glaube, das warme Wasser über dem Ozean und so weiter, das gibt ihm den Auftrieb und es gibt ihm die Power, dass die Windgeschwindigkeit zunimmt und so weiter. Ja, im Geist ist es die Salbung der Fürbitte. Sind es die Söhne und Töchter, die im Riss stehen. Für ihr Land, aber auch für die Menschen um dich herum. Weißt du, wenn du möchtest, dass Menschen um dich herum, für die du vielleicht schon lange betest oder wo du einfach siehst, die sind verloren, wenn du möchtest, dass sie reinkommen ins Reich Gottes, dass sie verändert werden, dann glaube ich einfach, Gott will heute Morgen nochmal in einer anderen Dimension in unserer Mitte einen Geist der Fürbitte freisetzen, einen Geist des im Riss Stehens, einen Geist der geistlichen Trauer, die zur Freude führt. Amen. Weißt du, Psalm 126 für die Verlorenen. Ja, das ist ein super Psalm, der ist wirklich ein Vorschatten für dein Gebet für die verlorenen Menschen in deinem Umfeld. Ja, Psalm 126, da heißt es, zuerst heißt es, als der Herr die Gefangenen nach Jerusalem zurückführte, da war es für uns wie ein Traum. Die Gefangenen Jerusalems ist nichts anderes als ein Vorschatten für die Menschen in deinem Umfeld, die noch gefangen sind in der Sünde, die noch gefangen sind fern von Gott. Das sind die Menschen, die Gefangenen von Jerusalem. Das ist der Vorschatten. Ja? Das Alte Testament ist immer ein Vorschatten. Und da heißt es, als der Herr die Gefangenen nach Jerusalem zurückführte, da war es für uns wie ein Traum. Wir lachten aus vollem Hals und jubelten laut vor Freude. Das ist die Neues Leben Übersetzung. Wir lachten aus vollem Hals und jubelten laut vor Freude. Auch die anderen Völker mussten zugeben, was der Herr für sie getan hat, ist groß und gewaltig. Das wird das Ergebnis sein unserer Gebete. Und dann heißt es weiter, ja, der Herr hat große Taten für uns vollbracht. Wir waren außer uns vor Freude. Und jetzt lese ich mal in der Luther-Übersetzung den vierten Vers. Da heißt es, und jetzt kommt nämlich wieder dieser Geist der Fürbitte. Ja, hier heißt es, Herr, bringe zurück unsere Gefangenen. Bringe sie zurück. Wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Gemeint ist der Negev, der einfach zu bestimmten Jahreszeiten austrocknet. Die Bäche trocknen aus und dann kommt zu bestimmten Jahreszeiten kommt das Wasser zurück in die ausgetrockneten Bäche. Und genauso sagt er hier, bringe unsere Gefangenen zurück. Ja? Mit anderen Worten, bringe Erweckung unter den Verlorenen. Bringe Errettung unter den Verlorenen, so wie die ausgetrockneten Bäche wieder mit Wasser gefüllt werden. Und dann sagt er die entscheidenden Sätze, und das gehört zu unserer Botschaft heute Morgen. Elberfelder lese ich jetzt Vers 5. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Amen. Sag mal, die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Vers 6, neues Leben. Weinend gehen sie hinaus und streuen ihre Samen. Jubelnd kehren sie zurück, wenn sie die Ernte einholen. Halleluja. Wie viele von euch wollen jubeln die Ernte einbringen? Wie viele von euch wollen sehen, wie Menschen um dich herum errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Wie viele von euch wollen sehen, dass ihre Familienangehörigen reinkommen ins Reich Gottes? Halleluja. Wie viele von euch wollen einen geistlichen Durchbruch in Deutschland sehen, in Österreich, in der Schweiz, in den Nationen, in deiner Nation? Halleluja. Weißt du, dann lasst uns in diesem Geist der Fürbitte eintreten. Halleluja. Lasst uns diese geistliche Trauer von Gott aufs Herz legen. Wie gesagt, nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass du jetzt depressiv hier nach Hause gehst. Amen. Sondern es geht darum, dass du dir die Last Gottes aufs Herz legen lässt. Ich habe schon gesagt, es beginnt mit deiner eigenen Sünde. Halleluja. Es ist übrigens auch eine Last für den Leib Christi. Ja? Weil der Leib Christi ist der Schlüssel für Erweckung in unserem Land. Und wenn du den momentanen Zustand des Leibes Christi anschaust in Deutschland, ich meine jetzt einfach alles, was sich christlich nennt, also 50% der Bevölkerung gehören ja immer noch einer christlichen Kirche an. Ja, und wenn du schaust, was da abgeht in Kirchen und teilweise auch Gemeinden und so weiter, dann kannst du nur, da hast du nur zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, das ist sowieso alles zu spät, oder du sagst, ich trete in den Riss. Amen. Amen, ja, wenn du auf die Spaltungen schaust, auf die Kompromisse schaust, auf die Lügen schaust, auf das ganze Zeug schaust, was einfach sich von Gott entfernt hat, völlig von Gott entfernt hat, die ganze Sünde, ja, in den Kirchen, ja, dann kannst du nur sagen, Herr, erbarm dich. Amen. Aber er will sich erbarmen. Amen, er will sich erbarmen. Halleluja. Wir richten nicht, wir zeigen nicht mit dem Finger, wir sagen nicht die, sondern wir fangen bei uns an. Lassen uns vom Heiligen Geist durchleuchten, lassen uns unsere Seele trauern über ihre eigenen Fehler und über ihre eigene Sünde. Und aus dieser Haltung der Zerbrochenheit heraus gehen wir ins Gebet für den Leib Christi, gehen wir ins Gebet für unsere Nation, gehen wir ins Gebet für die verlorenen Menschen. Amen. Seid ihr dabei? Halleluja. Lasst uns aufstehen. Ich möchte einfach beten zum Anfang. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für dein wunderbares Wort, Herr. Herr, danke, dass in deinem Wort einfach all die Tiefe ist, Herr. All die Tiefe, Herr, deiner Erkenntnis, deiner Liebe, Herr, deiner Weisheit, Herr. Danke, Herr, dass dein Wort uns in Dimensionen hineinführt, Herr. Herr, die unsere Seele zunächst auch vielleicht wie sperrig erscheinen, Herr. Oder wo wir vielleicht erstmal nicht so leicht den Zugang haben, wo wir sagen, oh, was macht das jetzt mit mir? Aber ich danke dir, Herr, dass dein Geist uns stärkt, Herr, dass dein Geist uns wirklich Offenbarung gibt, Herr, dass dein Geist uns füllt, Herr, mit Erkenntnis, Herr, dass wir wirklich erkennen, was es bedeutet, wirklich jemand zu sein, der wie du ist in dieser Welt, Herr. Ja, als du über diese Welt gegangen bist, da warst du nicht einer, der verurteilt hat, sondern du hast gesagt, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern ich bin gekommen, um die Welt zu retten. Und du bist ultimativ im Riss gestanden für diese Welt, Jesus, indem du für unsere Sünde ans Kreuz gegangen bist, indem du dich stellvertretend für uns hast töten, hast schlagen, hast trennen lassen vom Vater, bist du ultimativ in den Riss getreten und du hast uns ein Beispiel gegeben, Herr. Und hier sind wir deine Nachfolger und du hast uns den Auftrag gegeben, du hast gesagt, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern, Herr. Und Herr, es beginnt damit, dass wir die richtige Herzenshaltung einnehmen, Herr. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, heute Morgen, Herr, dass du uns überführst, Herr, unsere Herzen überführst. Heute Morgen, ich bete heute Morgen ganz spezifisch darum, Herr, dass du unsere Herzen überführst, wo wir in Lieblosigkeit waren, wo wir in Härte waren, ja, wo wir in Verurteilen waren, wo wir gerichtet haben, wo wir uns, ja, wo wir Ärger Raum gegeben haben. Ja, Ärger, das ist so ein Ding, ja. Du schaust auf die Welt und du wirst ärgerlich, ja. Ich sag dir, Ärger ist keine Frucht des Geistes. Amen. Und du sagst, ja, gibt's aber allen Grund, sich zu ärgern. Ich sage, das ist keine Frucht des Geistes. Ich sage dir noch genauer, es ist Sünde. Es ist Sünde. Kehr um, tu Buße. Tu den Ärger raus aus deiner Seele. Du kannst ihn nicht mit dir mittragen, wenn du wirklich von Gott gebraucht werden willst in dieser Zeit. Wenn du stehen willst angesichts von äußeren Erschütterungen, wenn du stehen willst angesichts von Hurricane God, der mehr und mehr kommen will, angesichts von Erweckung, die mehr und mehr kommen will, dann kannst du mit diesem Ärger nicht leben. Du kannst nicht leben mit diesem Verurteilen, du kannst nicht leben mit diesem Richten, du kannst nicht leben mit diesem dich drüberstellen, du kannst nicht leben mit dieser komischen Haltung einfach. Von Selbstgefälligkeit, du kannst damit nicht leben. Und deswegen, einfach wenn du einfach spürst, da ist so etwas in mir drin, dann einfach gerade jetzt, 1. Johannes 1, Vers 9 sagt es dir, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das wollen wir heute Morgen freisetzen und das wollen wir heute Morgen ergreifen. Wenn du einfach hier bist heute Morgen und du spürst einfach, dass der Heilige Geist dich überführt, vielleicht überführt er dich von anderen Dingen, vielleicht hat er dich während der Predigt schon überführt von Dingen, wo der Heilige Geist dir sagt, das muss echt raus aus deinem Leben, das musst du raustun aus deiner Seele. Ja, vielleicht hast du es bisher entschuldigt, du hast gesagt, ja, das liegt an meiner Prägung und so bin ich halt mehr so ein impulsiver Typ oder ich bin halt mehr dieses oder jenes, ich bin halt eher so ungeduldig und so weiter. Ja, Geduld ist die Frucht des Geistes. Sorry. Ja. Ich bin auch täglich am Arbeiten. Ja. Ich bete jeden Tag, Herr, gib mir Geduld, aber bitte mach schnell. Halleluja. Ja, Amen. Also wir sitzen alle im selben Boot. Gott verändert dich. Aber wenn du spürst, der Heilige Geist überführt dich heute Morgen, dann einfach, du kannst einfach, wenn du magst, sprich mir doch einfach ein Gebet nach. Zuerst, weil, dass wir zuerst ein allgemeines Gebet einfach sprechen, der Bitte um Vergebung. Und dann kannst du Gott einfach auch konkret sagen, wofür du ihn um Vergebung bittest. Und dann nehmen wir einfach seine Reinigung in Anspruch. Aber sprich mir einfach zuerst nach. Sag einfach, Vater im Himmel, ich danke dir für das Werk deines Heiligen Geistes an mir. Danke, dass dein Geist mich überführt. Ich bekenne heute Morgen, wo ich in Sünde gelebt habe. Ich nenne es beim Namen. Ich entschuldige es nicht mehr. Ich sage, es tut mir leid, Herr, wo ich in Ärger war, in Ungeduld, in Richten, in Verurteilen, in Lieblosigkeit, in Härte. In Jesu Namen, vergib mir, Halleluja. Und jetzt kannst du einfach einsetzen, was du noch einsetzen möchtest. Lass uns einfach zusammen beten. Erhebe einfach deine Stimmen zu Gott. Du kannst einfach für dich einsetzen, was du noch einsetzen möchtest, wo du ihn um Vergebung bitten möchtest. Ja, Vater, wir bitten dich um Vergebung, Herr. Herr, danke, Herr, für diesen Geist der Überführung jetzt, Herr. Danke, Herr, für diesen Geist der Klarheit, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du dein Werk tust. Auch an denen, die über Livestream zuschauen, Herr. Danke, Herr, dass du diese Traurigkeit schenkst, Herr, diese Betrübnis, Herr, diesen heilsamen Schock schenkst, Herr, über unsere Sünde, der aber nicht in Depression oder Verdammnis führt, sondern der schnell vorübergehend und leicht ist im Vergleich zur übergroßen Herrlichkeit, die daraus hervorkommt. Weil da ist Durchbruch, Herr. Herr, da ist Veränderung, Herr. Da ist nicht nur Vergebung, sondern da ist Reinigung, Herr. Danke dafür, Herr. Und wir geben einfach diese Dinge hinein. Sag einfach, sprich mir einfach weiter nach. Sag einfach, Vater, in dem Namen Jesus nehme ich das Blut deines Sohnes in Anspruch, das für mich in den Riss getreten ist, das stellvertretend für mich bezahlt hat, für meine Sünde. Ich nehme dieses Blut in Anspruch zur Vergebung und zur Reinigung. Herr Jesus Christus, ich nehme jetzt Veränderung in Anspruch, dass ich von heute an nicht mehr dasselbe bin, sondern verändert bin durch die Kraft deines Blutes. Dass ich von heute an ein Liebender bin, der sensibel ist für die Dinge deines Geistes, deines Herzens und der in den Riss tritt, für die Menschen um mich herum, für mein Land, für den Leib Christi, für die Welt. Danke, Heiliger Geist, dass du mich jetzt füllst mit deiner Kraft. Oh, dass du mich füllst mit deiner Liebe. Wow, ich kann es spüren. Halleluja. Oh, ja, ja. Danke, Vater, dass du mich füllst mit deiner Veränderung. Oh, gerade jetzt. Oh, empfang es in Jesu Namen. Empfang es. Er spricht dir zu. Du hast deine Sünde bekannt und ich bin treu und gerecht und ich vergebe dir und ich reinige dich. Halleluja. Halleluja, du bist neu. Du bist neu. Das Blut Jesu wäscht dich. Halleluja, danke Jesus. Oh, neu, neu, neu, neu, neu. Empfang es, halleluja, empfang es. Da ist Traurigkeit, die niemanden reut. Da ist Traurigkeit, die niemanden gefangen hält, sondern es ist Traurigkeit, die zur Freiheit führt. Halleluja, halleluja. Danke, Jesus. Komm, gib mir mal Jesus einen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke. Das Lobpreisteam kann nach oben kommen. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Jetzt wollen wir wirklich eintreten und wollen uns verbinden mit diesem Geist der Liebe, der Geist der Fürbitte ist. Ja, wir wollen uns verbinden mit diesem Geist der Fürbitte für die verlorenen Menschen um uns herum. Wir wollen uns verbinden mit diesem Geist der Fürbitte für den Leib Christi. Wir wollen uns verbinden mit diesem Geist der Fürbitte für unser Land, für unseren Kontinent. Wir wollen uns verbinden mit diesem Geist der Fürbitte für Erweckung, für den Durchbruch Gottes in unseren Nationen. Wir wollen uns mit diesem Geist verbinden. Halleluja, halleluja. Beginn einfach deine Stimme zu erheben. Beginn einfach deine Stimme zu erheben. Und du hast Freiheit, auch wenn wir jetzt in diese Zeit des Gebets reingehen, du hast Freiheit, dich zu bewegen, auch im Raum. Du darfst gerne aus den Reihen rauskommen, dich frei im Raum bewegen, wenn du umherlaufen möchtest im Gebet. Fühl dich einfach frei, wirklich, wirklich so in den Riss zu treten, wie Gott es möchte. Fühl dich frei, auf die Knie zu gehen. Fühl dich frei zu weinen. Fühl dich frei, zu rufen. Fühl dich frei, zu tanzen. Fühl dich frei, was auch immer du empfindest, was du tun sollst. Aber wir wollen wirklich gemeinsam in diesen Geist der Fürbitte eintreten. Vater, in dem Namen Jesu Christi, Herr, setze ich jetzt diesen Geist der Liebe frei über uns, Herr. Oh, diesen Geist der Liebe, Herr, der in den Riss tritt, Herr. Herr, der nicht selbstgefällig am Rand steht, Herr, sondern der Eintritt, Herr, der auf sich nimmt, Herr. Vater, wir nehmen auf uns heute Morgen, Herr. Wir nehmen auf uns heute Morgen, Herr. Herr, dein dein Herz, Herr, dein Herz, Vater, Herr, deine Traurigkeit, Herr, Herr, über der Not der Welt, über der Verlorenheit der Welt, Herr, wir nehmen es auf uns. Oh, erheb deine Stimme. Erhebt eure Instrumente. Oh, da ist dieser Geist der Fürbitte. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Vater, wir danken dir, Herr, dass du mit der Zärtlichkeit deiner Liebe auf uns kommst, Herr. Oh, dass du uns dein Herz zeigst, Herr. Dass uns dein Herz zeigst, Herr, Herr, für die Menschen um uns herum. Dass uns dein Herz zeigst für die Verlorenen, Herr. Dass uns dein Herz zeigst, Herr, für den Zustand der Welt um uns herum. Erhebt eure Instrumente. Halleluja. Dass uns dein Herz zeigst, Herr, Herr, für die Welt. Oh, Shekaranando Korabasanda. Auch hier über Livestream, geht mit da rein. Wir sind gemeinsam. Wir sind gemeinsam in dieser Bewegung seines Geistes. Oh, er bewegt sich. Es ist der Geist der Liebe, der sich bewegt. Es ist der Geist der Liebe zu dieser Menschheit, der sich bewegt. Jesus hat den höchsten Preis für sie bezahlt. Anerkenntnis deiner Herrschaft in unserem Land, Herr. Und Herr, wir bitten dich stellvertretend um Vergebung, Herr. Wir bitten dich um Vergebung, Herr, wo wir selber diesen Mangel hatten, Herr. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir selber als Weisen gelebt haben, Herr. Wir bitten dich um Vergebung, Herr, wo wir selber dich einen guten Mann haben sein lassen, Herr. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir uns selber nicht gedemütigt haben, Herr. Wir bitten dich um Vergebung, Herr, für jede Härte unseres Herzens, Herr. Und wir bitten dich um Vergebung, Herr, für die Menschen um uns herum, Herr. Wir bitten dich um Vergebung für die Menschen in unserem Land, die noch fern von dir leben, Herr. Und die teilweise massiv gegen dich handeln, Herr. Die in Sünde leben, Herr. Die Gesetze machen, Herr. Herr, die deinem Wort widersprechen, Herr. Die mehr dem Tod vertrauen als dem Leben. Oh, die dein Wort mit Füßen treten, Herr. Die lästern, Herr. Die gegen dich gehen. Die gegen dein auserwähltes Volk gehen, Herr. Oh, wir bitten dich um Vergebung, Herr. Wir bitten dich um Vergebung, Herr. Oh, wir bitten dich um Vergebung, Herr. Wir treten in den Riss. Oh, wir treten in den Riss, Herr. Wir treten in den Riss für all die Sünde, Herr, für all die Gottlosigkeit, für all die Verblendung. Oh, wir treten in den Riss für Deutschland. Wir treten in den Riss für Österreich. Wir treten in den Riss für die Schweiz. Wir treten in den Riss für Frankreich. Oh, Italien, England, die Nationen Europas, wir treten in den Riss, Herr. Wir treten in den Riss, Herr. Oh, vergib die Sünde, Herr. Vergib alles, was deine Heiligkeit ins Angesicht gespuckt hat, Herr. Oh, vergib, Herr. Vergib, Herr. Oh, vergib, Herr Jesus. Oh, Vater, vergib auch deinem auserwählten Volk, Herr. Vergib deinem Volk Israel, Herr. Herr, wo sie den Sünden der Welt Raum gegeben haben, Herr. Wo sie den Sünden der Heiden Raum gegeben haben, Herr. Vergib ihnen, Herr. Vergib, Herr. Vergib alle Spaltung, Herr. Vergib alle Spaltung, Herr. Vergib, vergib, Herr. Vergib, Herr. Vergib, Herr. Und Vater, vergib auch, Herr. Herr, den Nationen, Herr, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, dein Volk zu vernichten, Herr. Vergib den Menschen, Herr, in der arabischen Welt, Herr. Vergib den Menschen im Iran, Herr. Vergib den Terroristen, Herr. Vergib ihnen, Herr, die sich mit dieser Ideologie eins gemacht haben und die diese Ideologie tragen und diese Ideologie unterstützen, Herr. Vergib ihnen, Herr. Herr, wo sie deinen Augapfel angetastet haben und immer noch weiter antasten, Herr, vergib ihnen, Herr. Vergib ihnen, Herr. Oh, vergib ihnen, Herr. Komm mit der Kraft deines Blutes, Herr. Komm mit der Kraft der Reinigung, Herr. Komm mit der Kraft der Veränderung, Herr. Du hast gesagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann bist du treu und gerecht, dass du uns die Sünde vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit, Herr. Und Herr, wir stehen im Riss heute Morgen, Herr, wir stehen im Riss, Herr. Auch für den Leib Christi, Herr. Dein Volk, Herr, gemeinsam mit dem auserwählten Volk Israel, Herr. Und auch hier, Herr, du siehst die Sünde, Herr, du siehst die Kompromisse, Herr, du siehst die Lauheit, Herr. Du siehst die Spaltungen, Herr. Du siehst das negative Reden übereinander, Herr. Du siehst es, Herr. Du siehst den Kompromiss mit dem Zeitgeist, Herr. Du siehst den Abfall vom lebendigen Glauben, Herr. Du siehst es, Herr. Den Abfall von der Beziehung zu dir, Herr. Du siehst es, Herr. Aber wir treten in den Riss, Herr. Wir treten in den Riss, Herr. Halleluja. Als ein Teil deines Volkes, Herr. Oh, nicht weil wir glauben, dass wir die Einzigen sind, Herr, die das Schicksal der Nation und der Nationen wenden können, Herr, sondern wir treten in den Riss, Herr, damit der Geist der Fürbitte, Herr, sich ausbreitet, Herr, in deinem Leib, Herr, damit der Geist der Fürbitte sich ausbreitet, Herr, im Leib Christi, in den Kirchen, Herr. Herr, dass ein neuer Geist des Gebets kommt, Herr, ein neuer Geist des Hungers, Herr, ein Geist des Ausstreckens, Herr, ein Geist der Erweckung, Herr. Beginn in den Kirchen, Herr, beginn in den Kirchen, Heiliger Geist, beginn in den Kirchen. Oh, Herr, deine Pläne sind gewaltig, Herr, deine Pläne sind mächtig, Herr. Oh, du möchtest wirklich eine umfassende Erweckung schenken, Herr, du möchtest kommen wie ein Hurricane, Herr, der alles wegnimmt, Herr. Herr, was deiner Liebe widersteht, Herr. Alles reinigt, Herr, was deiner Liebe, Herr, widersteht, Herr. Du möchtest kommen, Herr, mit Macht und mit Kraft, Herr. Und wir treten in den Riss, Herr. Oh, wir treten in den Riss, Herr, dass es geschieht, Herr, dass es kommt, Herr. Wir sagen, komm, Heiliger Geist. Oh, wir sagen, komm, Heiliger Geist. Oh, wir sagen, komm, Heiliger Geist, komm auf dein Leib, komm auf den Leib Christi, komm auf unsere Nationen, oh, komm auf die Menschen um uns herum, komm auf die, die in Macht sind, Herr, komm auf die, die in Regierung sind, Herr, komm auf die, die Positionen haben an wichtigen Schaltstellen. Oh, komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Oh, komm, Heiliger Geist. Zeit, das eintritt, es seinen Platz einnimmt. Oh, das sagt, hier bin ich, Herr, ich werf mich in die Bresche. Sagt, hier bin ich, Herr, so wie Mose, ich werf mich in die Bresche. Oh, ich werf mich in die Bresche. Wir werfen uns in die Bresche, Heiliger Geist. Komm, komm und verwandel unsere Nationen. Komm und verwandel unsere Städte. Komm und verwandel unsere Dörfer. Komm und setz du ein neues geistliches Klima frei in unseren Ländern, Herr. Lass den Wind der Liebe wieder wehen in unseren Ländern. Lass den Wind der Liebe Jesu Christi wieder wehen, Herr. Lass den Wind der Wahrheit wieder wehen, Herr. Oh, lass ihn wehen in Deutschland, lass ihn wehen in Österreich, der Schweiz, Europa. Lass ihn wehen, Herr, von Osten nach Westen, von Norden nach Süden, Herr. Oh, komm, Heiliger Geist. Oh, Shekara Mando Korabasia, Rana Mando Korabasia, Rana Rana. Oh, Rabasia, Rana Rana. Oh, erheb deine Stimme, erheb deine Stimme. Oh, Vater, wir setzen heute Morgen von hier aus, Herr, wir setzen den Geist der Fürbitte frei, Herr. Oh, wir setzen den Geist frei, der tiefer geht in dein Leib, Herr. Oh, wir wehren jeder Ablenkung deines Leibes, Herr, durch andere Dinge, Herr. Herr, durch alles, was zweitrangig ist, Herr, oder drittrangig, Herr. Eines aber tut Not, Herr, und das ist, zu den Füßen von dir zu sitzen und im Riss zu stehen für unsere Nationen. Oh, zu beten, dass der Geist der Erweckung immer stärker Raum greift, Herr. Wir sagen, Geist der Erweckung, komm! Unterstütze uns, sei mit dabei, sei ein Teil davon. Oh, sei ein Teil davon. Oh, wir sind ein Leib. Wir sind ein Leib. Korabasia, Ranamando, Korabasia, Karananananano. Oh, Vater, gieß aus den Geist des Gebets und des Flehens, wie es im Saharia heißt. Gieß aus den Geist des Gebets und des Flehens. Gieß aus den Geist des Gebets für Erweckung. Gieß aus. Gieß aus. Saharia 12, Vers 10. Aber über das Haus David ist der Vorschatten für das Volk Gottes im neuen Bund. Aber über das Haus David und Israel ist mit dabei. Und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Und sie werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Und Herr, wir setzen dieses Weinen frei, Herr, in den Nationen, Herr. Herr, in unserem eigenen Herzen und in den Herzen um uns herum, Herr. Dieses Weinen um der Sünde willen, Herr. Dieses Weinen im Angesicht deiner Heiligkeit, Jesus. Im Angesicht dessen, der durchbohrt wurde für uns, Herr. Im Angesicht dessen, der sich hat schlachten lassen für uns, Herr. Herr, wir setzen dieses Weinen frei, Herr. Oh, dieses überführende Weinen, Herr, dieses erkennende Weinen, Herr. Und wir setzen den Geist des Gebets und des Flehens frei. Und wir sagen, komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Oh, okay. Lasst uns ihn erheben, lasst uns seine Heiligkeit erheben, lasst uns seinen Namen erheben. Werden wir gleichzeitig haben wir in dieser Haltung der Fürbitte bleiben für unser Umfeld, für unser Land. heißt Glückseligkeit. In der Fürbitte heißt Glückseligkeit, weil du erlebst, dass deine Gebete erhört werden. Da ist Glückseligkeit. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Da ist der Geist der Fürbitte. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Streck dich aus, wenn du mehr möchtest von diesem Geist der Fürbitte in deinem Leben. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du auf jeden Einzelnen fällst, Herr. Auch auf jeden Einzelnen, der über Livestream zuschaut, Herr. Danke, dass du den Geist der Fürbitte freisetzt, Herr, über unserem Land wie nie zuvor, Herr. Den Geist der Fürbitte für Erweckung, den Geist der Fürbitte für die Verlorenen, Herr. Den Geist der Fürbitte für die Gebundenen, Herr. Den Geist der Fürbitte für die Kranken, Herr. Den Geist der Fürbitte für die Regierungen, Herr. Danke, Vater, danke, Herr, dass du den Geist der Fürbitte freisetzt, Herr, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr, dass im Geist der Fürbitte der Geist der Erweckung transportiert wird, Herr. Geist. Wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Halleluja. Und während wir in der Gegenwart Gottes sind, die ist so stark hier, die Gegenwart Gottes ist so stark hier. Und weißt du, wenn du hier bist heute Morgen und ich glaube, dass da jemand ist und du bist hier heute Morgen und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Du stehst noch nicht in dieser Beziehung. Du kennst den Vater im Himmel noch nicht persönlich. Du kennst seine Liebe noch nicht persönlich. Oder du bist hier heute Morgen und du siehst dich wie getrennt vom Vater, weil vielleicht Sünde dich getrennt hat vom Vater. Oder weil du vielleicht mal mit Jesus gelebt hast, aber wieder von ihm weggekommen bist. Also wenn dich das betrifft heute Morgen, Epheser 2, Vers 13 heißt es, in Christus kommen die, die fern waren, nahe heran. Und er möchte dich wirklich in der Beziehung zu sich selbst gründen und festigen und dir diese Beziehung geben. Das Wort Gottes sagt in Johannes 1, Vers 12, so viele Jesus Christus aufnehmen als ihren persönlichen Herrn und Erlöser, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu sein, die Macht, als Kinder Gottes zu leben, denen, die an seinen Namen glauben. Wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus aus den Toten auferweckt ist und mit deinem Mund ihn als deinen Herrn bekennst, dann wirst du errettet werden. Und ich möchte einfach heute Morgen mit dir, wenn dich das betrifft, du fühlst dich fern von Gott, du weißt, dass du nicht in dieser Beziehung stehst zu ihm, so wie es eigentlich sein sollte, da ist Sünde, die dich trennt von ihm, dann möchte ich einfach mit dir ein Gebet sprechen, gerade jetzt an dieser Stelle. Und ich möchte einfach dir das Gebet laut vorsprechen, sodass du es mit deinem Mund bekennst. Und ich möchte dir dann einfach auch dieses neue Leben, diese Verwandlung, diese Waschung der Wiedergeburt zusprechen. Die Kraft des Heiligen Geistes, die dein Leben neu macht. Wen betrifft es? Streck einfach kurz deine Hand aus, sodass du sagst, jawohl, ich möchte, dass du da mit mir und für mich betest, Pastor Georg. Streck einfach deine Hand aus, wenn dich das betrifft. Ja, Gott sieht deine Hand. Ist noch jemand? Ja, Gott sieht da deine Hand. Ist noch jemand, der sagt, ja, ich möchte das gerade jetzt festmachen. Ich möchte gerade jetzt einfach, ich möchte mich wirklich von ihm ziehen lassen. Ich möchte wirklich meine Position einnehmen in der Beziehung zu ihm. Ist noch jemand da? Streck einfach deine Hand aus, da ist noch jemand. Okay, streck noch deine Hand aus. Ich sehe drei Hände momentan. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Dann streck einfach deine Hand aus. Wenn du über Livestream zuschaust, streck einfach auch deine Hand aus, da wo du bist. Wir nehmen dich mit rein in dieses Gebet, weil gerade jetzt, er holt die, die fern waren, nahe. Du fühlst dich wie getrennt von Gott, aber er möchte dich nahe an sich heranholen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass auf, lass uns in einem ersten Schritt, lass uns einfach dieses Gebet sprechen, wie ich gesagt habe, wo wir einfach ihm bekennen, ihm unsere Sünde bekennen und einfach auch mit unserem Mund bekennen, dass er unser Erlöser ist. Wenn du deine Hand gehoben hast oder wenn du spürst, das ist für mich, dann sprich mir einfach dieses Gebet laut nach, auch über Livestream. Sprich mir es einfach laut nach. Sag, Herr Jesus Christus, Jeder, der es mitbeten möchte, betet einfach mit. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um mich zu erlösen. Dass du in den Riss getreten bist, um den Riss zu vermauern, der zwischen mir und Gott war. Herr Jesus, ich nehme dein Erlösungswerk für mich an. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich fern von dir gelebt habe. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich gesündigt habe. Ich bringe dir diese Sünde. Und ich danke dir, Herr, dass du mich heute Morgen reinigst. Von jeder Sünde, von jeder Ungerechtigkeit, von allem, was mich noch trennt von dir. Danke, dass du mich heute, die ich fern war oder der ich fern war, nahe heranholst. In Jesu Namen. Amen, Amen. Und ganz schnell, wenn dich das betrifft, wenn du das mitgebetet hast von deinem Herzen und das für dich ist, dann komm einfach ganz schnell zu mir nach vorne. Ich möchte einfach kurz die Hand auflegen und dir wirklich das zusprechen. Ich möchte dieses neue Leben zusprechen. Also komm einfach ganz schnell aus den Reihen raus. Komm einfach ganz schnell raus. Genau, lass dich einfach durch aus den Reihen. Ja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, gib mir Jesus einen Applaus. Danke, Herr, für dein Werk, Herr. Oh, danke, Herr, für dein neues Leben, Herr. Herr, das gerade jetzt fließt, Herr. Danke, Herr, für die Kraft der Erweckung, Herr, für die Kraft des Heiligen Geistes, Herr. Danke, Herr, dass jetzt du deine Tochter nahe an dein Herz ziehst, Herr. Nahe an dein Herz ziehst. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Tochter. Du hast sie bei ihrem Namen gerufen, Herr. Und sie gehört dir, Herr. Sie gehört dir. Sie gehört dir. Sie gehört dir. Sie gehört dir. Halleluja. Sie gehört dir. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, ich spreche dir zu. Siehe, ich mache alles neu. Sagt der Herr. Mache alles neu. Danke, Herr. Oh, danke, Herr, für die Waschung deines Heiligen Geistes, Herr. Danke für die Kraft des Blutes Jesu Christi. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Herrlichkeit, die ihn erfüllt, Herr, gerade jetzt, Herr. Herr, ganz nah an dein Herz, Herr. Sein Herz an dein Herz. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Er sagt zu dir, ich habe dich von jeher geliebt. Und deshalb habe ich dich zu mir gezogen, aus meiner Liebe und aus meiner Güte heraus. Du gehörst mir. Und nichts und niemand kann dich mehr trennen von meiner Liebe, sagt der Herr. Nichts und niemand. Nichts und niemand. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Ja, du hast es gesagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass du aus den Toten auferstanden bist, und wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass du der Herr bist, dann werden wir errettet. Und ich spreche dir jetzt zu, du bist errettet. Du bist erlöst. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Böses, Gegenwärtiges, Zukünftiges kann dich mehr trennen von meiner Liebe, sagt Gott. Amen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Werk, Herr. Danke, Vater, für dein Werk. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Werk, Herr. Danke, Jesus, für dein Werk, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr, dass du ihm diese Sicherheit gibst, Herr, diese Gewissheit gibst, Herr, dass er dein Sohn ist, Herr, dein geliebter Sohn. An ihm hast du Gefallen gefunden. Danke dafür, Herr Jesus. Danke dafür, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Gott liebt euch so sehr. Halleluja. Gott liebt dich so sehr. Halleluja. Oh, geben wir mal Jesus noch mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Für jeden Einzelnen von euch, die hier nach vorne gekommen seid, ihr alle, für euch gibt es einfach die Möglichkeit, einfach weiter für euch persönlich, dass weiter für euch persönlich gebetet wird. Und deswegen sind einfach noch ganz liebe Mitarbeiter von mir, die jetzt neben euch stehen oder hinter euch stehen und einfach noch bereit sind, mit euch zu beten und für euch zu beten. Und ihr könnt einfach mit ihnen kurz rübergehen in den Jugendgottesdienstraum und dort einfach noch weiter Gebet empfangen, wenn ihr das möchtet. Okay, und die wollen euch auch was Kleines schenken, genau, und einfach mit euch noch rübergehen und einfach noch für euch beten, okay? Und wir geben ihnen nochmal allen einen kräftigen Applaus. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, oh, danke Jesus, Halleluja. Wir preisen dich, Herr, wir preisen dich, Herr, Halleluja, Halleluja. Ich möchte euch alle noch mal, ich habe es vorhin in der Predigt erwähnt, aber dann bin ich weiter darauf eingegangen. Ich möchte euch wirklich noch mal einladen für das nächste Wochenende. Seid mit dabei. Samstag, 10.30 Uhr geht es los bis 19 Uhr. Gott will wirklich tiefer gehen mit uns in der Beziehung zu ihm. Es wird eine ganz starke Zeit. Am Sonntag haben wir Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Für den Samstag muss man sich im Internet anmelden. Ja? Unter www.glorylife.net muss man sich anmelden. Kostet nichts, ist umsonst. Aber melde dich an für den Wundergottesdienst. Am Sonntag musst du dich natürlich nicht anmelden. Bring deine Freunde, Bekannte, Verwandten, jeden, den du auf der Straße triffst, bring sie einfach alle rein. Wir wollen sehen, dass die Herrlichkeit Gottes in die Straßen, in die Dörfer, in die Städte fließt, überall hin. Bring die Menschen mit, die Alten, die Jungen, die Kranken, die Gebundenen, die Reichen, die Armen, wen auch immer, bring sie einfach mit, das wird gewaltig. Halleluja. Preis den Herrn, preis den Herrn. Danke, Jesus. Dann möchte ich auch noch darauf hinweisen, morgen startet unser Alpha-Kurs. Halleluja. Ich möchte nochmal an euch alle auch wirklich appellieren. Fragt den Heiligen Geist, wen in meinem Umfeld könnte ich einladen zum Alpha-Kurs? Das ist für Menschen, vielleicht bist du auch selber gemeint, das kann auch sein, aber es ist für Menschen, die einfach richtig durchstarten wollen oder auch Fragen haben in Bezug auf den Glauben, die einfach mehr wissen wollen, die einfach Interesse haben, einfach über sich über den Glauben zu unterhalten. Ja, es ist eine Zeit, 12 Montage, wirklich der persönlichen Gemeinschaft, der lockeren Gesprächsrunde. Man sieht immer ein Video. Es ist nicht irgendwie von oben herab oder so, sondern es ist wirklich mit einfach der Möglichkeit, jeder kann seine Fragen auch loswerden. Also auch wenn du Leute in deinem Umfeld kennst, die vielleicht nur zweifeln, die noch unsicher sind in Bezug auf den Glauben, dann lad sie ein. Das ist eine super Gelegenheit, der Alpha-Kurs. Der findet statt bei der Sabrina Weber hier in Filderstadt in Silmingen. Du kannst einfach dich anmelden, beziehungsweise die Person, die du mitbringen willst. Aber auch du, wenn du die Person mitbringst und sie will nicht alleine kommen, dann komm einfach mit. Ja? Komm einfach mit, das ist eine Gelegenheit. Wirklich, wir wollen Menschen zu Jüngern machen. Der Alpha-Kurs ist wirklich eine Möglichkeit, um Menschen wirklich in Verbindung zu bringen mit dem Glauben auf einer ganz lockeren, unverbindlichen Weise. Ja, da muss niemand Angst haben, dass er gleich geworben wird oder irgendwie, das ist sowieso nicht bei uns, ja, aber das ist wirklich einfach in lockerer Gemeinschaft. Die Flyer liegen aus hinten am Welcome-Tisch, also überleg dir gut, wer in meinem Umfeld käme dafür in Frage, auch ihr Glory-Host-Leiter, heute sind ja viele Glory-Host-Leiter da, weil wir gleich Glory-Host-Leiter-Treffen haben. Aber geben wir mal den Glory-Host-Leiter einen kräftigen Applaus. Steht ihr mal kurz alle auf, alle Glory-Host-Leiter, steht ihr einfach mal kurz auf. Alle Glory-Host-Leiter, ja, geben wir mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Super, ihr macht einen wichtigen Dienst. Halleluja. Manche sind auch oben im Kinderdienst noch. Überlegt euch einfach, wo sind Leute in meinem Umfeld, wo sind Leute in meinem Glory House, vielleicht die ich zum Alpha-Kurs einladen sollte. Dann bringen sie mit. Morgen geht's los. Ja, man kann auch natürlich noch am zweiten Montag einsteigen. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich kann morgen nicht, kann man natürlich auch am zweiten Montag einsteigen. So schnell geht's ja nicht, sondern einfach seid dabei. Ja? Uhrzeit ist, glaube ich, 19 Uhr, es wird nachher nochmal angesagt auch, aber ich wollte es einfach von meiner Seite aus auch nochmal sagen, weil ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Preist den Herrn. Gut, jetzt möchte ich an der Stelle einfach die Gelegenheit geben, hineinzusehen. in das Werk Gottes in dieser Zeit. Ja, auch, dass nicht nur der Leib Christi geistlich stark ist, sondern dass er auch finanziell stark ist, um all das zu tun, was er tun kann. Deswegen sagt das Wort Gottes, wir sollen dafür sorgen, dass Vorrat ist im Vorratshaus Gottes, weil dann wird wiederum selber auch das im Segen zu uns zurückfließen. Und wir wollen keine finanzielle Schwäche zulassen im Leib Christi. Wir haben jetzt hier als Glory Life, wir haben jetzt über den Sommer, haben wir wirklich unsere Finanzen strapaziert, weil wir haben das Café erweitert. Das dürft ihr heute übrigens genießen. Das Café, die Erweiterung ist soweit fertig. Halleluja. Ihr könnt schon im neuen Bereich sitzen. Preist den Herrn. Das hat eine Stange Geld gekostet. Dann sind wir gerade dabei, oder ich weiß nicht, ob es schon fertig ist, die Türen hier unten und auch da oben, diese Brandschutztüren aufzurüsten, sodass sie im Brandfall automatisch schließen, sodass man sie auch während der Veranstaltungen offen lassen kann, was bisher immer ein Problem war. Man musste sie immer zumachen aus Brandschutzgründen, aber dann kann man sie offen lassen und das kostet auch ein paar tausend Euro, die aufzurüsten. Wir haben hier eine neue LED-Wand eingebaut im Sommer. Das war auch nicht ganz billig, hat auch ein bisschen mehr als 5 Euro gekostet. Halleluja, aber findet ihr auch nicht schlecht, oder? Halleluja. Dann haben wir eingebaut eine Klimaanlage für unsere Kinderräume und für unsere Büros im Laufe des Sommers. Also ihr seht, wir haben uns mächtig in Unkosten gestürzt. Halleluja. Wir haben wirklich unsere Finanzen strapaziert. Deswegen einfach, wenn der Heilige Geist es dir aufs Herz legt, einfach da hinein zu säen und zu investieren. Heute ist deine Gelegenheit und ich glaube, es wird zu dir zurückfließen. Wir wollen gemeinsam diese Folie proklamieren mal wieder, indem wir diesen Samen heute säen, ja, weil wir wollen dem Herrn glauben. Ja. Frag den Heiligen Geist, was du geben sollst. Du hast immer die Möglichkeit, wenn du hier vor Ort gibst, in 2 Möglichkeiten zu geben. Entweder per Verpflichtungserklärung, die unter deinem Stuhl ist, kannst du ausfüllen. Die eine Hälfte tust du in den Eimer, die andere nimmst du mit nach Hause und überweist dann in den nächsten Tagen. Oder du kannst in bar geben, wenn hier der Eimer durchgeht. Für die, die über Livestream zuschauen, werden gleich, nachdem wir die Folie proklamiert haben, die Möglichkeiten eingeblendet, wie du geben kannst, per Kreditkarte, per PayPal oder per Überweisung. Die Möglichkeiten hast du einfach online. Und jetzt wollen wir einfach das gemeinsam proklamieren und wollen gemeinsam Gott glauben, weil er will uns segnen. Er sagt, gebt und es wird euch gegeben werden. Ja? Und zwar gemäß der Saat, die du säst, wirst du auch wieder Ernte bekommen. Das heißt, wir können auch im Finanziellen erwarten, dass Gott uns Ernte gibt. Das ist das Gesetz von Saat und Ernte. Paulus hat gesagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Manche sagen, ja, man kann nichts kaufen von Gott. Nein, man kann nichts kaufen. Aber das Gesetz von Saat und Ernte gilt. Es ist nicht so, dass du 10 Euro reintust und automatisch kommen 100 Euro raus. Aber es ist so, dass wenn du jemand bist, der sät ins Reich Gottes, wenn du Saatkörner säst, dann wirst du ernten. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was ihr sät, werdet ihr ernten. Ja? Und dann sagt er, werdet nicht müde im Gutes tun. Ja? Lasst alle die, die das Wort Gottes verkündigen, Anteil haben an allen Gütern. Ja? Dient denen mit euren finanziellen Möglichkeiten auch, die im Reich Gottes Verantwortung tragen und sorgt dafür, dass das Reich Gottes vorangehen kann. Und diesen Glauben wollen wir das Saatkorn säen. Hast du dein Saatkorn bereit? Ja? Weißt du, was du geben willst? Ja? Frag einfach nochmal den Heiligen Geist. Sag, Herr, was soll ich geben? Was möchtest du, dass ich gebe? Und dann entweder die Verpflichtungserklärung oder das Bargeld. Tu es einfach mal nach oben halten und dabei wollen wir diese Folie proklamieren. Halleluja. Und wollen sagen, indem wir diesen Samen heute säen, glauben wir dem Herrn für Arbeitsstellen oder bessere Arbeitsstellen, Gehaltserhöhungen und Zulagen, Gewinne, Abschlüsse und Provisionen, Vermächtnisse, Immobilien und Erbschaften, Zinsen und Dividenden, Rabatte und Rückzahlungen, Schecks im Briefkasten, Geschenke und Überraschungen, bezahlte Rechnungen, Streichung von Schulden, unvorhergesehene Überweisungen, unerwartete Schnäppcheneinkäufe. Es ist Zeit zum Säen. Halleluja. Amen. Halleluja. Du kannst natürlich noch viel mehr einsehen, was dir einfällt, wie Gott es macht. Geldscheine, die sich materialisieren, die Engel dir in deinen Geldbeutel stecken oder was auch immer. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Das ist übrigens nicht von uns die Folie, sondern das ist von einer Church in England. Es gibt schon seit Jahren. Das ist die Church von Colin Urquhart. Ja, die haben das entwickelt. Also, nimm das im Glauben. Halleluja. Und jetzt sähe mit dieser Freude. Du sähst und du wirst ernten in Jesu Namen. Amen. Lass uns das reintun in die Eimer. Halleluja. Danke, Jesus. Und während ihr gebt, möchte ich euch auch noch sagen, ihr könnt nicht nur mit Finanzen säen, sondern ihr könnt auch mit eurer Zeit säen, mit eurer Kraft säen. Ihr könnt investieren, indem ihr mitarbeitet am Werk Gottes. Ja, wir suchen in allen Bereichen Mitarbeiter, weil Wenn Gott seinen Geist ausgießt, zum Beispiel hier vorne, ja, und wir allen die Hände auflegen, dann brauchen wir viele, viele Ordner. Deswegen freut sich der Wolfgang über Verstärkung. Aber auch die Drea freut sich über Verstärkung im Putzdienst, im Saalreinigungsdienst. Wir freuen uns über Verstärkung im Kinderdienst. Wir freuen uns über Verstärkung im Begrüßungsdienst, am Büchertisch, im Kaffeedienst, in all den verschiedenen Diensten. Du kannst einsetzen, was du möchtest. Ja, das ist auch eine Art und Weise zu säen. Wend dich einfach an uns, wenn du einfach sagst, ja, vielleicht hast du bisher noch nirgends mitgearbeitet. Ich sage dir, es ist besser, ein Teilhaber zu sein, als nur ein Konsument. Amen. Die Teilhaber, das sind Aktionäre. Das andere sind nur Konsumenten, aber du hast eine andere Rendite, wenn du ein Teilhaber bist. Also, wenn du noch kein Teilhaber bist, frag den Heiligen Geist, wo kann ich teilhaben, wo kann ich mitdienen. Wenn du ein Instrument spielst, komm auf Irina zu, ja, für Lobpreis. Ja, was auch immer einfach deine Fähigkeiten sind, sag uns einfach Bescheid. Okay? Gut. Und dann habe ich ja natürlich... Endlich mal wieder komme ich auch dazu, mal ein Zeugnis auch sonntags vorzulesen. Und zwar eins, das passend ist zu dem, was ich heute gepredigt habe. Pass auf. Und zwar, gerade es kam jetzt gerade die Tage, schreibt die Jutta, sie schreibt, fast 20 Jahre war der Kontakt zwischen meiner Schwester und meinem Bruder völlig abgebrochen und sozusagen tot. Klammer, Auswirkungen des Weisen Geistes. Durch Fürbitte und in den Riss treten, so schreibt sie, sie wusste noch nicht, worüber ich heute predige, hat sie jetzt am Anfang der Woche geschickt. Durch Fürbitte und in den Riss treten in all den Jahren fand meine Schwester vor einem Jahr zu Jesus und vorgestern kam es durch meine Vermittlung zwischen den beiden zu einer herzlichen Begegnung mit Versöhnung und die Liebe von Jesus und seine Gegenwart war absolut spürbar. Halleluja. Das ist ein gewaltiges Wunder. Nach 20 Jahren Versöhnung. Halleluja. Durch Fürbitte. Amen. Hier ein anderes Zeugnis aus den Ausgießungsgottesdiensten der letzten Wochen. Da heißt es, eine Glory Host-Teilnehmerin, die wegen seit Jahren bestehenden massiven Schlafstörungen nur unregelmäßig in den Gottesdienst kommen konnte und selten zum Glory House-Abend, wurde im zweiten Ausgießungsgottesdienst, also Ende Juli, Anfang August, so berührt, dass sie neue Kraft empfing und seit dieser Zeit regelmäßig die Versammlungen besucht. Halleluja. Ist das nicht stark? Preist den Herrn. Jemand anders schreibt hier aus dem Gottesdienst, empfing während der Open-End-Gebetszeit am Schluss so einen starken Segen, dass sie sich kaum auf den Beinen halten konnte. Etwas Negatives ging spürbar aus ihr heraus und ihr verwundetes Herz fühlte sich wohlig und warm an. Außerdem erhielt sie von dem Gebetsdiener eine Prophetie, dass eine Veränderung bevorsteht. Vor wenigen Tagen wurde ihr die Wohnung wegen Eigenbedarf gekündigt, sodass jetzt ein Wohnungswechsel ansteht. Und sie bekam die Einladung zum Vorstellungsgespräch und Probearbeiten als Hauswirtschafterin in einem Kindergarten, das nächste Woche stattfinden soll. Halleluja. Hat also ins Schwarze getroffen. Danke, Jesus. Amen. So werden Menschen berührt, auch wenn hier gedient wird. Halleluja. Ja, geben wir ihm die Ehre. Danke, Jesus. Und dann hier noch ein starkes Heilungszeugnis auch. Schreibt jemand, bereits in meiner Kindheit, ich war vielleicht 10 bis 12 Jahre alt, wurden bei mir Störungen der Schilddrüsenfunktion diagnostiziert. Dabei hieß es, ich müsste mein Leben lang regelmäßig zu Untersuchungen kommen und lebenslang Medikamente einnehmen. Bis auf eine selbstgewählte Unterbrechung dieser Anordnungen in meinen etwas wilderen Teenagerjahren habe ich mich ernsthaft daran gehalten. Das ging nun schon weit über 40 Jahre lang so. In den letzten Jahren wurde mir diese Prozedur zunehmend lästig, sodass ich vom Heilungsteam bei Glory Life für die Heilung meiner Schilddrüse beten ließ. Dabei möchte ich zugeben, dass ich in dieser Sache die Dienste der Beter doch mehr als einmal in Anspruch genommen habe. Ist nicht verboten. Halleluja. Weil mein Glaube für meine eigene Heilung doch recht klein und schwach war und es sich ja schließlich um eine hartnäckige Sache handelte. Nun ergab eine letzte Untersuchung vor kurzem, dass die Werte völlig im Normalbereich liegen und ich die Medizin sofort absetzen kann. Ein weiterer Test soll in einem Jahr gemacht werden und ich gehe davon aus, dass das Ergebnis genauso gut ausfallen wird. Keine Pillen mehr, juhu. Ich bin sehr glücklich darüber, dass die Prognose der Ärzte vor zig Jahren gebrochen ist und Jesus absolut dankbar, dass er meinen Wunsch erfüllt hat, Gebet erhört hat und meine Schilddrüse geheilt hat. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Wow. Halleluja. Sind wir schon durch? Okay. Halleluja. Ah, vielleicht noch eins aus dem Urlaub, weil sonst ist die Urlaubszeit zu lang. Herr, jemand schreibt aus dem Urlaub. Eine Frau sitzt im Stuhl am Strand. Ich habe sie gefragt, wieso sie nicht baden geht. Sie sagte, sie hat Probleme mit den Beinen. Sie hatte 1995 einen Fahrradunfall, ist mit einem Auto zusammengestoßen. Und in der letzten Zeit war sie sehr unsicher mit ihren Beinen und sie hat auch Diabetes und Augenprobleme. Ich habe angeboten, also im Urlaub am Strand, angeboten, für sie zu beten und ein Heilungstuch ihr gegeben. Am nächsten Tag kamen wir zum Strand und die Frau schwimmt im Meer. Preist den Herrn. Sie sagte, die Kopfschmerzen sind weg, die Beine sind stabil und sie fühlt sich besser. Und ob wir auch noch für ihre Tochter beten können. Wir haben gebetet und ihr ein Heilungstuch gegeben. Halleluja. Amen. Gott wirkt im Urlaub am Strand. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.